Prentice Milford. Das Ende des Unfugs. Ausgewählte Essays, sehr frei bearbeitet und aus dem Englischen übertragen von Sir Galahad. Lügen brüten Unheil, Wahrheit macht gesund. Wer ist es, der denkt? Lichtenberg hielt dafür, lieber zu sagen, es denkt. So wie man sagt, es blitzt. Alles existiert ja nur, insofern es Teil hat am unendlichen Bewusstsein. Die Art, in der es Teil hat, lässt es dann eben als Sonne, Planet, Vogel, Fels, Büffel oder Mensch erscheinen. Ist schließlich nur eine der Umgruppierungen des Großen, es denkt. Ganz von Gott verlassene Sachen in den Kosmos gesetzt zu haben, ist füglich erst dem Menschen gelungen, durch tote Ungeburten, die er Güter nennt. Schutzdeckchen, Biskuitgruppen, Haareinlagen, gedrechselte Klavierbeine, Konfirmationsbecher. Dinge, die jeder macht, um sie so rasch wie möglich wieder loszuwerden, mit denen Millionen Menschenleben eine Art Wüstenpfänderspiels treiben, rund um die Erde, nur rasch, rasch mit Gewinn von Hand zu Hand und der sadistischen Schlusspointe, welcher glücklose Cretin bleibt endgültig damit hängen. Sonst aber ist alles lebenswürdig, vom urgleichen Geist beseelt und jeglicher Vollkommenheit in seiner Art offen. Leben und Geist sind auch noch in den Dingen, die wir gestorben nennen. Denn der Begriff des Todes existiert nur im Menschenhirn, nirgends sonst, und entstammt seiner Unfähigkeit, über das Ende eines leiblichen Ausdrucks der unendlichen Bewusstheit hinüberzublicken. Ein Baum, der aufhört, Blätter aus seinen Zweigen zu treiben und Saft durch seinen Stamm, nennt es Tod. Aber Leben, Geist und Bewegung sind immer noch in diesem Baum. Sie zerlegen ihn jetzt nur langsam. Der Mensch nennt es Verwesung und gruppieren ihn zu einem neuen Gedanken Gottes um. Denn Gott hatte sich versprochen, auch in der herrlichsten Eiche, dem kühnsten Tier, dem feurigsten Cherub, er wollte gewiss noch etwas viel Schöneres, Lieberes, Beglückenderes sagen. Aber man ließ ihn halt wieder einmal nicht ausreden. Gott ausreden lassen heißt Vollkommenheit. Jedes freie, lebendige Wesen soll eine besondere und einzigartige Form des Glücks verkörpern, das eben auf seiner Echtheit beruht. Alles Abirren von dieser Echtheit in irgendeine scheinbar vorteilhafte Lüge hinein muss auch in letzter Linie eine Minderung an Glück zur Folge haben. Die Vorstellung vom Tod aber ist die erste große Lüge. Die wilde Eiche ist eine Facette der Wahrheit aus dem unendlichen Bewusstsein. So wie jedes Geschöpf, sei es Vogel, Fisch, Baum oder Alge, der planmäßige, symmetrische Ausdruck einer Kraft ist, die der Mensch ebenso wenig hervorbringen und begreifen kann, als er sich selbst zu erschaffen vermag. Diese Kraft wirkt sich im freien Tier, in der freien Pflanze, aus der natürlichen Wechselbeziehung von Umwelt, Innenwelt und Wirkungswelt einen neuen Ausdruck für Glück. Alle wilden Geschöpfe haben in ihren natürlichen Lebensbedingungen eine Art Seligkeit, denn sie sind wahre Ausdrucksformen des großen Unbekannten, das wir in Ermangelung eines besseren Wortes das unendliche Bewusstsein nennen wollen. Dass fast kein Tier in der Freiheit an Altersschwäche und eines natürlichen Todes stirbt, ist kein Gegenargument. In der wahnsinnigen, jubelnden Ekstase des Liebesschreis, mit der der große Vogel einsam in der Morgendämmerung über die Tannen hin nach einer Unbekannten ruft, dass er gerade so gestaltet, so durchbebt an dieser Stelle rufen kann, ist seines Lebens Schönheit, Wahrheit und Glück, wie es gleichermaßen der unvergleichliche Sprung für die Wildkatze ist, mit dem sie, ein Dämon der Anmut, ihm den Jubelruf in der Kehle durchbeißt. Wo aber ist diese Wahrheit und Anmut, wenn der Mensch sein Geselchtes mit Bier hinunterschwemmt? Dann nähert sich sein Ausdruck in ganz verdächtigem Maße dem Geschöpf, in das er den behenden, reinlichen, starken, mutigen Eber infernalischer Weise verzüchtet, verschweinst hat. Denn das Schwein ist Menschenwerk und zeigt so recht, was aus einer Wahrheit wird, die er in seine Pfoten bekommt, um sie aus kurzsichtiger Bauchperspektive zu verbessern. Nicht, dass er vom Töten der Tiere lebt, ist das Schädliche, das heißt Sündige. Vergossenes Blut ist lang nicht so arg, als zu Eiter verarmtes, zu Galle pervertiertes, zu Eis erstarrtes. Das Ende ist nur ein Augenblick, wie das Leben, nicht wie der Tod war, ist wesentlich. Darum, sagten wir, sei es Sünde wider das unendliche Bewusstsein, dass der Mensch es über sich bringen könne, aus welchem Grund auch immer, einen Fortschritt darin zu erblicken, wenn aus einem starken, behenden, reinlichen Wesen ein schmutziger, aasfressender, viele hundert Pfund wiegender Fleischklumpen wird, dem er eine goldene Medaille verleiht, sobald die Beine das Monstrum nicht mehr aufrecht zu tragen vermögen. Das Schwein ist eine menschliche Lüge und muss sich, wie jede Lüge, schließlich am Lügner rächen. Die ebenmäßige, stark beschwingte, sich selbst erhaltende Wildgans ist eine Wahrheit, ist eine der Ausdrücke des unendlichen Bewusstseins, um Glück und Kraft zu schaffen. Die watschelnde, hilflose, flügellahme, leberkranke, geschoppte Gans ist das, was von einer Wahrheit übrig bleibt, wenn der Mensch dazukommt. Freiheit, Kraft und Glück liegen in der vollen Entfaltung des Instinkts. Und Instinkt heißt, eins sein mit den Dingen. Durch ihn wirkt höchste Weisheit und Wahrheit direkt auf diese besondere Form des Unendlichen ein, und gerade ihr bringt er, wo er sich frei entfalten darf, die größtmögliche Seligkeit, sie selbst zu sein. Experimentiert der Mensch willkürlich mit einer solchen Verkörperung des unendlichen Bewusstseins, so beraubt er sie des Glückes, für das sie geschaffen war, und lenkt zeitweilig eine ewige Wahrheit von ihrem Ziel ab. Denn Lüge ist eine Wahrheit, die von ihrem echten Ziel abgelenkt wurde. Sie kann es aber nur zeitweilig werden, denn die unendliche Kraft geht geradeaus und schiebt Willkür einfach zur Seite. Endlich muss sie doch ihren Willen haben, und alles, was der Mensch, sich selbst eingeschlossen, verunstaltet, verkünstelt, pervertiert hat, wird einfach nicht anders können, als schließlich zum reinen und untadeligen Ausdruck des Unendlichen zu werden. Natürlicher werden bedeutet durchaus nicht eine Rückkehr zur Barbarei, sondern natürliche Verfeinerung. Während was wir bisher Zivilisation nannten, gekünstelte Rohheit war, künstlich aufrechterhaltene Rohheit, wie sie unserem Niveau gar nicht mehr entspricht, das unendliche Bewusstsein, nicht der Mensch, hat diesen Planeten mitsamt dem Menschen aus Chaos und Tumult in seinen gegenwärtigen, verfeinerten Zustand gebracht und schreitet darin auf Wegen, die in ihrer Vielfalt hoch über unserem Verständnis hingehen, mit dieser Vergeistigung, die auch den Menschen sanfter, ätherischer und nobler formt, fort. Auch Ruskin sagt, die Ruhe und Bereitwilligkeit, mit der wir es alle zulassen, dass etwas, weil es lange verkehrt gewesen, niemals richtig werden soll, ist eine der verhängnisvollsten Quellen des Elends und Verbrechens, darunter die Welt leidet. Wann immer dir einer aus dem Grunde abrät, das Gute zu versuchen, weil Vollkommenheit utopisch sei, so hüte dich vor dem Mann, Denn utopisch ist eins von des Teufels Lieblingswörtern. Das Große, es denkt, besteht darauf, alles glücklich zu machen. Nichts bleibt ausgeschlossen. Je mehr von der elementaren Kraft, dem reinen Existenz- und Persönlichkeitsgefühl freigestalteter Tiere und Vögel in den geistigen Ozean strömt, desto mehr kann und wird der Mensch davon absorbieren. In kommenden Zeiten, wenn er gelernt haben dürfte, solch natürliche Ausdrucksformen in Ruhe zu lassen, wenn er aufhören wird mit dem Versuch, sie umzulügen, dann wird er tatsächlich imstande sein, von diesem aufjubelnden Fluidum und dem Glücksgefühl zu leben. Der spirituelle Ozean wird von den Emanationen all dieser strahlenden Kraftgeschöpfe dicht genug werden, ihn und seine physischen Bedürfnisse allein zu tragen. Er wird ihm zum Lebenselixier werden, ihm Kraft verleihen und neue Möglichkeiten zeigen, um ohne den Totschlag an Tier, Vogel und Fisch zu existieren. Vielleicht auch, um künstliche Verzüchtung an Pflanzen entbehrlich scheinen zu lassen. Was ein Wesen an ungebrochenem Fluidum aussendet, wird von allen übrigen Wesen mitempfunden, strömt in das gemeinsame psychische Reservoir, das kommunistisch verwaltet wird. Die ganze Schöpfung soll saturiert werden mit schwebendem Geistglück. Keine Orgie, vielmehr eine wunderbar organisierte Strömung wohliger Erregung wird ohne Unterlass durch uns hindurchfließen. Willkürliche Eingriffe irgendwelcher Art, wie das Einkerkern und Verkrüppeln der symmetrischen Kräfte lebendiger Wesen, mindern vorübergehend ihr und unseren Weg zu dieser Seligkeit. Irgendwie wird sich der Schaden, den wir zufügen, an uns selbst fühlbar machen, denn alles Empfundene ist ein gemeinsames. Mit Hinweglassung langweiliger Zwischenglieder, als Gedankenstenogramm kurz, paradox stilisiert, könnte man sagen, weil sie die Gänse shoppen, müssen die Menschen nach Karlsbad. Vermöchten die Tiere Schadenfreude zu empfinden, Schwein, Gans, Ochse und Truthahn kämen vielleicht annähernd auf ihre Rechnung, zeigte man ihnen in imposanter Statistik die Stoffwechselerkrankungen, die verfaulten Gebisse, die lieblichen Harnsäurekristalle, zu denen ihr krankes und pervertiertes Fleisch in den Körpern ihrer frechen Schänder geworden. Nur die Pferde, nein, die Pferde sind noch durch nichts annähernd gerecht. Vielleicht muss das noch kommen. Eine Prügel- und Jammerkur ohnegleichen. In irgendeiner Form strömt jedes ausgesandte Leid zurück. Durch Schmerzen irgendwelcher Art werden wir daran erinnert, dass wir aus der Strömung des wahren Gedankens abgetrieben sind. Die Probe auf wahre Gedanken aber ist sehr leicht zu machen. Sie müssen sich durch uns hindurch immer in dauerndem Glück auswirken. Das Anzeichen der Lüge, wie sie durch uns ausgeheckt und zeitweilig wirksam wird, ist Schmerz in irgendeiner Form. In tiefem Ernst nach wahren Gedanken verlangen heißt, uns mit dem unendlichen Bewusstsein in Kontakt setzen oder eins werden. Das will sagen, immer klarer Mittel und Wege, die zu dauerndem Glück führen, erschauen lernen. In beschränktem Maße haben wir ja schon gelernt, Freude aus der Landschaft, aus Seen, Wäldern und Wolken zu ziehen. Alle Dichter aller Völker haben es von je intuitiv getan und in Liebe und Sympathie aus den Elementen dieses großen Lebens Inspirationen geschöpft, wie Wasser aus der Quelle. Aber von diesen lebendigen Wassern haben wir ja noch kaum zu trinken begonnen. Es gibt zu denken, dass in Japan, wo Kult und ekstatische Versenktheit in die Landschaft jedem Kind und jedem Kuli so natürlich und von selbst verständlich sind, wie die unbewussten Funktionen von Kreislauf und Atmung. einem uns fast unbegreiflichen Minimum an Nahrung, das ganze Volk an Gesundheit, Heiterkeit, Kraft und Freundlichkeit auf Erden nicht seinesgleichen hat. Der Anblick der Kirschblüte, wiewohl man sie nicht essen kann, hat vielleicht mehr zur Volksgesundheit beigetragen als alle Reisernten zusammen. Der Japaner lebt nicht nur in der Natur, sondern in hohem Grade von ihr. Denn der Mensch als größerer und feinerer Empfänger muss, einmal auf die Wellenlänge des unendlichen Senders eingestellt, besser und mehr von dessen Wesen zu erfassen vermögen als Baum, Vogel und Wild für sich. Dann wird er auch immer deutlicher empfinden, dass etwas hoch über ihm Wirkendes und Wirkliches darauf besteht, für ihn zu sorgen, ihn ganz eingehüllt in Glück immer höher und höher zu tragen, und dieses Wirkende wird ihm immer wieder ins Herz sprechen. Du kannst keine Wahrheiten schaffen, das kann nur ich. Nimm daher die Wahrheiten hin, wie ich sie dir gebe, und sie werden dich in ein Entzücken geleiten, weit über dein gegenwärtiges Erfassen hinaus. Deine Art und Weise zu leben, von Verkrüppelung und Leid anderer zu leben, deine Erfindungen, deine Maschinen, deine sogenannte Gescheitheit und Zivilisation sind letzten Endes eine Blamage. Denn sie haben versagt, dir das zu geben, was du doch allein suchst. Glück. Du hast dich so weit erniedrigt, um in Städten ohne Luft und Sterne zu vegetieren. Deine Geschäftsmethoden machen die Leute irrsinnig vor Aufregung. Die Nerven deiner besten Söhne reißen in der Mitte des Lebens. Du versuchst ausschließlich Lügen zu kaufen und Lügen zu verkaufen, Lügen zu schaffen und von ihnen zu leben. Aber sie bringen nur Leid. Auch kann eine Unwahrheit nicht dauern. Sie kann nicht ewig so weiter Elend häufen, sei es auf Tier, Pflanze oder Mensch. In dem Maße, als wir alles veredeln, verbessern, versteifen sich die Widerstände. Krankheiten und Degenerationserscheinungen befallen die verzüchteten Tiere. Ganz neue parasitäre Schädlinge erstehen den Ernten. Die gleichen giftigen Einspritzungen und Überspritzungen muss der degenerierte Mensch jetzt wie an sich selbst, so auch an seinen Kunstprodukten anwenden. Denn eine Lüge will unaufhörlich gestützt, gehätschelt und gepflegt werden, sonst geht sie ein. Auch jede gedachte und gesprochene Unwahrheit braucht Pölzung durch eine zweite. Und mit jeder falschen Hilfskonstruktion wird unsere Lage labiler und prekärer. In der Natur jeder Wahrheit aber liegt es, sich selbst erhalten zu können. Auch die freien Tiere erhalten sich selbst, bedürfen keiner Nachhilfe, weil sie wahre Formen sind in einer ihnen adäquaten Umwelt. In dem Maße, als wir selbst freier, wahrer, feiner werden, wird sich die Anwendung dieses Gesetzes auf unser eigenes Leben deutlicher offenbaren. Bringen wir nur einmal den Mut auf, diesem unendlichen Kraftozean uns anzuvertrauen, jenem unendlichen, das trotz unseres Sträubens, unseres hirnverbrannten Bockens darauf besteht, aus uns lebendige Wahrheiten statt Missgeburten zu machen, wird alles für uns getan werden, neue Wege sich eröffnen, ungeahnte Möglichkeiten, alles für unser Glück Nötige muss kommen, wie Licht und Wasser zur Pflanze. Denn wir sind nicht die Erschaffer, wohl aber die Schöpfer wahrer Gedanken. Insofern wir sie aus einem unendlichen, spirituellen Reservoir schöpfen, an uns ist es, nur richtig geformtes Gefäß zu werden. Wahren Gedanken, weit geöffnet, im Übrigen aber diesen das Werk anvertrauend. Sie werden uns kein müßiges, passives Leben geben, sondern eine neue Art glücklicher Aktivität in Kunst, Musik, Geschäft, Erfindung, in 100 neuen Arten dem Bewusstsein heute noch fremd. Sich einem neu zu bildenden reinen Instinkt offenhalten, der dann individuell abgeschattet wieder von uns strömt, wie die Musik aus der Vogelkehle. Darauf kommt es an. Ganz durchbebt werden von singenden Instinkten. Es wäre ja unser Privileg, dank höherer Organisation, diese strömenden Kräfte besser auszunutzen wie Tier und Pflanze, mächtigere und raschere Glücksresultate zu erreichen. Denn jedes Geschöpf besteht aus den Gedanken, die es in sich zu ziehen, in seinen Organismus einzubauen versteht. Die Qualität seiner Wünsche und Aspirationen formt seinen Leib. Jede Zelle wird durch sie bestimmt an Art und Innervation. Nur Wahrheiten aber können dauernd eingebaut, Lügen müssen im Verlauf der Zeit wieder ausgeschieden werden. Was immer an Krankheit, Schmerz, Unrast und Sorge in uns arbeitet, es ist die Bemühung des Geistes, irgendetwas Verlogenes oder Fehlerhaftes herauszutreiben, nachdem es Mikroben gleich sich dort festgesetzt hatte. Wir kennen aber wahrscheinlich Lüge und Irrtum, die das Leiden verursachten, gar nicht. Leben wir doch ausschließlich in ihnen. Machen sie alle mehr oder weniger unsere Glaubenssätze aus? Sie zu finden, zu trennen, auseinanderzuhalten, ist daher auf einen Schlag unmöglich. Schon in dem Maße, als wir nach wahrer Einsicht streben, wird diese auch imstande sein, in uns zu strömen und ihr proportional weichen die Irrtümer. Diese gehen und neue Gedankenelemente bilden neues, feineres Fleisch, reineres Blut. In dieser Weise regeneriert sich der Körper. Schmerz, leiblich oder geistig, ist das Warnungssignal, dass etwas Falsches versucht, sich unserem ewigen Wesen einzuverleiben. Der große, unbewusste Baumeister aber refüsiert das minderwertige Material. Es wäre eine so große Hilfe, könnten wir uns nur dahin bringen, eine Wahrheit im Anfang wenigstens zu dulden, wenn wir zuerst auch nicht an sie zu glauben vermögen. Fällt sie doch allzu sehr aus dem Rahmen der gewohnten Lebenslüge heraus. Wir empfinden sie vielleicht sympathisch, erwünschen den Glauben. Dieser aber bedeutet im höchsten Sinn etwas völlig in sich ausleben und auswirken lassen, ohne Frage oder Zweifel, in dem gleichen geradlinigen Vertrauen etwa, mit dem sich der Seefahrer auf Kompass, Karte und Chronometer verlässt. Das scheint kaum möglich, ehe nicht eine Wahrheit sich in uns verkörpert hat, Teil unseres Leibes geworden ist. Wenn die wahren Gedanken vollkommener Gesundheit, ewiger Erneuerung und Unsterblichkeit im Fleische Teile unseres Hirns und Bluts geworden sind, erzwingen sie zugleich den Glauben, erzwingen vollendete Gesundheit, beständige Erneuerung und Unsterblichkeit. Wirken sie aber einmal solcher Art, dann hören wir aber gleichzeitig auf, uns mit der Möglichkeit des Glaubens an sie noch weiter zu beschäftigen. Wir beschäftigen uns ja auch nicht mit dem Glauben, dass unser Magen wirklich Nahrung verdaue. Das von Selbstverständliche solchen Glaubens ist Kraft und Teil der Organe, Instinkt gewordenes Wissen. Ist doch ein Gedanke, eine lebendige, bewegende, tätige Kraft, eine Realität, mächtig genug, um schließlich imstande zu sein, sich als Form niederzuschlagen oder mindestens durch sie hindurchzuwirken. Wunder würden wir das nennen. Es ist aber nur die Auswirkung eines Gesetzes, dessen ersten schwachen Kontur wir eben zu erahnen vermögen. Je mehr Wahrhaftiges der Geist in sich zieht und einbaut, desto sensitiver wird er gegen alles Unechte, Denn Unechtheit ist imitierte Wahrheit und daher noch schädlicher als schlichthin Erlogenes. Der durch und durch echt gewordene im Organismus aber vermag das alles viel schneller auszustoßen. Gleich wie ein gesunder Magen, ein gesunder Geschmackssinn, Ungeeignetes einfach refüsiert, es gar nicht erst zu assimilieren versucht. Gerade diese Umwälzung und Erneuerung, dieser gereinigte Instinkt aber mag dem Individuum eine Zeit lang erhöhte physische Störungen verursachen. Denn der erweckte und durch Wahrheit gestützte Geist ist nun rastlos an der Arbeit, auszutreiben, was er vielleicht generationenlang gezüchtet hatte und unbewusst genährt. Der Grund, warum man nicht lügen soll, ist also gar nicht so abstoßend ethisch, sondern einfach, um Krankheit und Elend zu vermeiden, weil Lüge und Tod eben identisch sind. In Lügen denken heißt, in einer falschen Richtung denken, krummes, Unfruchtbares in unseren Körper hineinleben, das dem Aufbau seiner ewigen Elemente entgegensteht. Aus je mehr unechtem Wir bestehen, desto schwerer vermögen wir überhaupt noch, eine Wahrheit zu erkennen, wenn sie uns begegnet. Grotesk, kindisch, lächerlich oder am liebsten unwissenschaftlich werden wir sie nennen. Letzteres schüchtert ja auch am besten die verstörte Herde der anderen Hereingefallenen ein. Denn gar nichts zu glauben verdeckt jede Unwissenheit und ist noch billiger als alles zu glauben. Der Mut zur Wahl ist es, der den besseren Menschen charakterisiert. Nicht Mangel an Verstand, nicht Mangel an Vernunft. Mangel an Urteilskraft ist, was man gemeiniglich Dummheit nennt. Kant. Seit die Völker der weißen Welt mit dem Dogmen ihrer Religionen so hereingefallen sind, ist eine förmliche Glaubenspanik ausgebrochen allem gegenüber, was nicht jeder sofort, zu jeder Zeit und in jeder Stimmung unausgesetzt riechen, sehen und tasten kann. Auf Feineres auch nur hinhorchen, dünkt ihn schon blamabel und halber Aberglaube. Bei solch geistiger Haltung aber müssen in idealem Zusammenfluss mit einer lärmenden und mechanisierten Umwelt auch dieses Sehen, Tasten, Riechen immer stumpfer werden, so dass er schließlich nur mehr imstande sein dürfte, das wahrzunehmen und an das zu glauben, was ihn gerade erschlägt. Die unbehagliche, ja fast feindliche Stimmung des Menschen gegen einen Weg, der jedem die gleiche Möglichkeit zu dauernder Jugend und Schönheit eröffnen würde, Kraft der aufbauenden Ströme von Willen, Traum, Wahrheit und Intuition aus dem Reservoir des unendlichen Bewusstseins, hat aber noch einen tief verhangenen, fast spaßhaft skurrilen Untergrund. Im Candide von Voltaire fliehen auch der Held und sein Gefährte nach 6 Wochen. Ja, wovor fliehen sie? Ja, sieh da, vor dem Schlaraffenland, das sie zufällig gefunden. Halten's einfach nicht mehr aus, weil es allen dort ebenso gut gehen muss wie ihnen selbst. Relativ echt und unverdorben ist der Mensch, der überhaupt noch weiß, wann er lügt. Bei ihm ist die Lüge gleichsam von Erkenntnis eingekapselt, wie eine Trichine im Fleisch. Den meisten ist aber der ganze Organismus schon so völlig durchlogen, dass sie solch reinliche Scheidung gar nicht mehr vorzunehmen imstande sind. Das Wesen der Lüge ist eben die Täuschung, nicht nur das bewusst falsche Wort, auch Selbsttäuschungen. Eine Lüge, die wir im guten Glauben in uns hineinbauen, versperrt ebenso wie jede andere den in Wahrheit aufbauenden Elementen je und je den wertvollen Lebensraum. Viele Lügen, die sich kaum mehr auf den Beinen erhalten können, werden oft wieder zu Kräften gebracht mit dem frischen Blut einer Wahrheit. Wie man völlig überzüchtete und nicht mehr lebensfähige Kaninchenrassen mit dem reinen Typus kreuzt, weil sie sonst rettungslos eingehen müssten. Eine Lüge, die eine halbe Wahrheit, ist aber der Lügenschlimmste. Wenn wir zum Beispiel Menschen in unserem Haus begrüßen, während wir sie hinwünschen, wo der Pfeffer wächst. Wenn wir lächeln, ohne im geringsten dazu angeregt oder amüsiert zu sein. Wenn wir uns anderen ein Interesse für das Wohlergehen von Leuten vorspiegeln, weil sie Geld haben, von dem wir zu profitieren hoffen. Wenn wir einem Glauben, einem Verein beitreten aus Snobismus, Geschäftssinn, Prestige. Wenn wir von Plattform und Kanzel herunter Dinge künden, die unserer innersten Überzeugung nur halb entsprechen. Ein halbes Ja sagen, wenn wir ein ganzes Nein meinen. Das alles, und es ist nur ein magerer Ausschnitt und gar der Rede nicht wert, aus dem Weichselzopf der Alltagslügen wirkt sein Übel durch den Körper hin. Es ist das wie mit dem Alkohol. Nicht so sehr der einmalige Exzess, die unaufhörlichen kleinen Dosen des Giftes Tag aus, Tag ein, unbewusst genommen, in den Kreislauf gebracht, ohne dass der Vergiftete sich ihrer bewusst wird, schaffen den hoffnungslosen Zustand. So ganz saturiert mit Unechtem vermag der Körper es nicht mehr auszuscheiden. Er glaubt und empfindet nur mehr Lügen. Das bringt ihm Krankheit und schließlich den Tod. Denn Unwahrheiten vermögen nicht zu dauern. Was aus ihnen besteht, muss zerfallen, damit der Geist das seinem Ziel geeignetere Instrument erlange. Mit einem Wort, es war wieder einmal eine verpatzte Inkarnation. Was uns Übel und Verfall dünkt, ist eben des unendlichen Bewusstseins Aufgeben einer unhaltbar gewordenen Position. Der zweite große Nachteil des Lügens ist, dass er uns in den Stromkreis aller anderen Lügner bringt, denen wir Kraft einer inneren Verwandtschaft dann viel eher zu glauben geneigt sind als einem lauteren Menschen. Der smarte Geschäftsmann in einer Branche wird sehr oft mit einem nur gleich smarten der anderen Branche hineingelegt, denn ein echter und reiner Mensch ist ihm eher unsympathisch. Ein stummer Antagonismus herrscht, ohne dass ein Wort zu fallen brauchte. Die Lügen von uns selbst alltäglich dem Kosmos in Wort, Atem, Gebärde und Leben geliefert, sind aber wieder gar der Rede nicht wert gegen alle jene, an die wir unbewusst glauben, um sie glaubend auszuwirken in uns und dadurch wieder in andere um uns. Es ist eine psychische Seuche. Graue Haare, Runzeln, jedes Verfallzeichen der Körperzellen sind solch materialisierte Irrtümer. Zeichen, dass falsche Vorstellungen vorübergehend sich im Bewusstsein festgesetzt haben. Eine dieser falschen Vorstellungen hält zum Beispiel am Verfall, dem Unausbleiblichen des Individuums fest, dem durch nichts aufhaltbaren, abwendbaren, weil von Ewigkeit zu Ewigkeit als unveränderliches Gesetz je und je dem Kosmos eingeboren. Das ist eine Lüge, die Haupt-, Erz- und Grundlüge. Die ganze Rasse hält sich derart festgesogen an ihr, dass sie überhaupt nie mehr in Frage gezogen werden darf. Wir füttern unsere Körper förmlich mit dieser Erwartung. Und man kann es nicht oft genug wiederholen, Gedanken sind Dinge, vom Geist dem Körper gesandt, wo sie als sichtbare Substanz kristallisieren. Der Körper ist ein Gedanke, der in substanzieller Form jenen Geist ausdrückt, der ihn erschuf. Wenn unser irrender Wille versucht, aus unechten Privatgedanken einen Körper zu schaffen, so kann dieser nicht dauern. Durch den Verfall wird eben seine Unechtheit offenbar. Wenn dagegen aus dem unendlichen Bewusstsein strömende Gedanken vom Geist dem Körper zugesandt werden, müssen sie sich dadurch erweisen, dass sie imstande sind, seine Zellen so dauernd zu erhalten, wie es das Leben des Geistes selbst ist. sind doch diese nun zu verdichteten, sich selbst erhaltenden Wahrheiten geworden. Der Weg heraus aus allen tödlichen Übeln, mörderischen Lügen, aber ist so einfach und so wundervoll. Nach wahren Gedanken verlangen und nach Kraft verlangen, um sie auch glauben zu können, wenn sie kommen. Verlange die Fähigkeit, an ein unendliches Bewusstsein glauben zu können, nicht nur so halb, sondern um es zu fühlen, wie wir den Atlantischen Ozean fühlen, in seinen Wellen schwimmend. Verlange andauernd und selbstbewusst, nicht als ein Almosen, nicht als eine Gnade, etwas von jener Macht, deren Teil du doch bist, etwas, worauf sie besteht, dass du es haben sollst und haben wirst zur Vollendung ihres und deines absoluten Glückes. Denn der mystische Wille zur Unsterblichkeit im Fleische ist eine Richtung des Gemütes. Aber wo liegt diese Richtung? Wie sich in sie einstellen? Was tun? So höre ich all diese gescheiten, gebildeten, zivilisierten Leute sagen, weil sie ja in spirituellen Dingen noch hilflos herumtasten wie Säuglinge. Erst eine Gegenfrage. Wie würdest du dir die Haltung eines Menschen in folgender Lage denken? Angenommen, du habest etwas für ihn bereit, das ihn fördert und veredelt, zugleich aber auch dich erhöht und beglückt. Etwas, das nur zu diesem einen Zweck und nur von diesem bestimmten Menschen verwendet zu werden vermag. Wie würdest du erwarten, dass seine Haltung gegen dich sei? Wie müsste sein Gemüt auf Geber und Gabe sich einstellen? Genauso wie du es von diesem Menschen erwartest, verhalte dich dem unendlichen Bewusstsein gegenüber und der Wahrheit, die es für dich bereithält. Würdest du wollen, dass er sich dafür demütige, dass er bettle und kröche für etwas, das, wiewohl von dir stammend, doch nur durch das Medium seiner Hände lebendigen Wert gewinnen kann? Nein, aber du wirst erwarten, dass er mit einer hellen und lebendigen Spannung sich zum Empfangen bereite und zugleich aktiv mache, denn er ist nicht Empfänger eines Vollendeten, sondern vollenden soll er sich ja erst an ihm, durch ihn. Darum hat diese Richtung und Haltung des Gemüts nicht das Geringste mit christlichem Quietismus gemein. Kein einfach passives Sich-Leermachen, Dasitzen, die Arme kreuzen und auf die Gnade warten. Am ehesten könnte man den richtigen Zustand als lebendige Passivität kennzeichnen. Im unendlichen Bewusstsein gibt es weder Bettelei noch Abhängigkeit noch Gnade. Auch diese sind noch Lügen. Sein Inhalt aber ist nichts als Wahrheit. Und die Qualität unserer Geistigkeit hat der Seinen so ähnlich wie möglich zu werden. Nur dieses heißt, Gott nahe sein. Ernstes und serenes Verlangen beweist durchaus nicht Mangel an Ehrfurcht. Es ist weder Insolenz noch Insult. Je mehr wir in den Atem des unendlichen Bewusstseins eingehen, desto mehr werden wir es verehren lernen. Flehen und betteln aber sind nicht Verehrung. Der Bettler verehrt dich durchaus nicht, weder wenn er um deinen Schilling winselt, noch wenn er ihn erhalten hat. Die unendlichen Ströme der Kraft lieben jenen Geist und neigen sich ihm, der spricht: Ich verlange, ein vollkommener Mensch zu sein. Ich verlange, den rechten Weg zu erfahren. Verlangen ist ja Forderung und Sehnsucht in einem. Es ist dein gutes Recht, und das unendliche Bewusstsein will, dass du endlich deine Rechte kennst und geltend machst. Es sagt: All dies ist dein. Wozu zögern und betteln? Das ist rechte Einigkeit. Wo mich entsetzt, nicht lieb noch leid. Ich bin entworden. der Gott in dir. Als Geistwesen bist du ein Teil des unendlichen Bewusstseins und der unendlichen Weisheit. Als Teil von ihr bist du eine ewig wachsende Kraft. Sie kann nur zu, nie abnehmen und hat, aus dem Abgrund der Zeiten kommend, sich ewig steigernd, deine Intelligenz zu ihrem heutigen Standard hinaufgebaut. Jedes deiner Leben hat unbewusst etwas an Kraft hinzugebracht. Jedes geistige Ringen, sei es gegen Schmerz, gegen Laster, Ringen um eine Fertigkeit, ein Geschick, ein Wissen, eine Kunst, Ringen mit dir selbst aus Unzufriedenheit, in Erkenntnis deiner Mängel. Das alles war ein vorwärtstreibendes, hinein zu steigender Macht, hinauf zu relativer Vollendung deiner selbst und durch Vollendung zu Glück, denn Glück ist der Sinn des Lebens. Heute sind mehr wünschenswerte geistige Anlagen dein eigen als je zuvor. Gerade deine Unzufriedenheit, die steigende Selbstkritik beweisen es. Wäre der Geist nicht klarer, er würde diese Mängel nicht wahrnehmen, vor allem nicht unter ihnen leiden. In der Amplitude der Erkenntnisse schwingst du aber vielleicht jetzt eben durch den tiefsten Punkt. Du überwertest deine Mängel im ersten Entdeckerschreck, glaubst sie im Wachsen, und es ist nur optische Täuschung, aus der Annäherung an die Wahrheit entstanden. Der Gott in dir, die ewig ausblühende Kraft in dir, hat einen Mangel deines Charakters aufgedeckt. Aber noch nie war dieser Mangel seiner Ausmerzung so nahe. Unter dem Haus befand sich eine verpestete Höhle und ein verborgener Infektionsherd. Das Aufdecken brachte gewiss keine vergnüglichen Sensationen. Aber besser dran wie vorher sind die Bewohner gewiss. Und dass jetzt ausgemistet wird, da gibt's keinen Zweifel. Der Routengänger Erkenntnis, der verborgene Jauche Adern findet statt der goldenen, ist größeren Lobes wert. Niemand braucht vor seinen Fehlern zu erschrecken. Sie sind in ihm, gewiss. Eben wie der Gott in ihm ist, der sie aufdeckte. Seit 1900 Jahren ist dem Menschen immer gesagt worden, er sei ein Sündenlümmel, die Welt ein Pfuhl. Man hat es ihm so lange gesagt, bis man ihn wirklich fast so weit hatte, und die Welt glücklich auch. Der erste Satz des ersten Buches, den das chinesische Kind in der Schule lernt, lautet: Der Mensch ist gut. Jeden Menschen von vornherein als Gentleman behandeln heißt, ihm die Pose so lang suggerieren, bis sie zur zweiten und schließlich ganz einfach Natur geworden ist. Niemand braucht zu jammern. Wie soll ich all dieser Schwächen Herr werden? Ich gebe es auf, weiter an mir zu bessern. Aber du besserst ja jetzt. Jeder geistige Protest ist eine Verwandlung der Seele. Nur kann nicht alles in einem Tag, einer Woche, einem Jahr vollbracht werden. Auch in künftigen Existenzen wird nie eine Zeit kommen, in der du gar nichts an dir zu bessern mehr finden dürftest. Die Verbesserung aber setzt notwendig ein Limitiertes voraus. Das eben zu Verbessernde. Jeder Mensch baut sich auf aus neuen Farben, neuen Kräften, als lebendigen Tempel Gottes. Und der Eckstein, den die Baumeister verworfen hatten, ist die Selbstachtung, das große heilige Ich, nicht das Kleine von heute, aber das Idealbild seiner selbst, das jeder in sich lebendig austragen soll. Kein Talent hört je zu wachsen auf, so wenig als der Baum im Winter. Wer malen, deklamieren, Billard spielen lernt, irgendetwas, was immer es sein möge, der wird nach einer Pause von einem Monat oder einem Jahr oder auch von 2 Jahren erstaunt bemerken, ist nur die Fremdheit ersten Außerübungsseins einmal behoben, um wie viel besser er es kann als früher, wie ihm neue Gesichtspunkte, neue Methoden in der Stille gekommen sind, ohne Denken, Wollen und Hinzutun seinerseits. Was ist der Sinn des Lebens? Niemand kann den Sinn des eigenen Lebens bestimmen. Den bestimmt ein größeres Gesamtschicksal, ein Gesetz, das herrscht und führt. Wohin? Zu einer immer sich steigernden, grenzenlosen Befähigung für Glück. Mit immer feineren, weiseren, lichteren Organen in das Glück hineinwachsen. Das tun wir alle täglich und stündlich. Mag der Schein noch so sehr dagegen sprechen. Die Schmerzen, die wir leiden, stammen aus dem gleichen Wachstum des Geistes, der uns immer härter und härter gegen das anpresst, was des Elends Ursache, damit wir sie doch endlich merken sollen und diesen Schmerz als Beweis nehmen dafür, dass wir auf einen Abweg geraten sind und heraus müssen, koste es, was es wolle. Und wem es todernst ist, wer aus tiefster Seele schreit nach dem rechten Weg, zu dem wird immer etwas kommen und ihn führen. Denn es ist eines der tiefsten und feinsten Gesetze, dass kein echter Ruf unerwidert bleiben kann. Jedes starke, echte Verlangen oder Gebet muss das Erbetene bringen. Menschen, die vom Missgeschick verfolgt scheinen, können die anständigsten, die besten Menschen sein, aber sie sind hartmäulig an ihrer Seele. Sie merken absolut nicht, wohin sie das Schicksal haben will. Wie ein Pferd, das immer wieder zitternd unter Peitschenhieben vor dem Hindernis ausbricht. Wo Leid ist, ist Irrtum. Wo Schmerz ist, muss immer etwas falsch sein. Schmerz ist der Kompass für das Kurshalten nach den Inseln der Seligen. Es gibt in dem kleinen Kreis der Wissenden heute ein paar so in Harmonie mit dem Unendlichen, dass die Linie ihres Schicksals das Leid der groben Abwege nicht mehr kennt. Diese wenigsten behalten daher absichtlich einen kleinen Defekt, irgendeine schwache Stelle ihrer Physis, um für ganz feine Abweichungen von der Wahrheit noch eine irdisch-körperliche Bussole zu haben. Etwas, woran auch der geringste Fehler offen, sozusagen noch fleischlich, ausschlagen kann. Der Sinn des Lebens. Lerne so zu leben, dass jeder neue Tag die Sicherheit immer gesteigerter Fülle, immer feinerer und reinerer Freuden auf seiner Stirn trägt. Dass so etwas wie Stunden, die man totschlagen müsse, nicht einmal mehr in der Vorstellung existieren können. Die animalische Seligkeit, das tierische Vergnügen an der Sonne, die Ekstase des Atmens, die Leben erhöhende genießen lernen, sich erheben über Krankheit und Leid, so Herr über den Gedanken werden, dass er fern, frei ausgesandt nach Willen, wie ein Djinn des arabischen Märchens dem Herrn bringt, was dessen Begehr. Haus und Land, Nahrung, Kleidung, Freund und Geliebte, alles ohne Raub oder Unrecht an anderen, denn der Djinn schafft, er nimmt nicht. So an Macht gewinnen, dass der Geist nach Belieben seinen Körper veredeln, verjüngen, verwandeln kann und ihn behalten nach Lust, ohne dass einer seiner Teile sich schwäche, welke oder verfalle. Von immer neuen Brunnen der Freude trinken und von dem Trunk anderen reichen, immer ein Geber, ein Bringer werden, allen willkommen, niemandes Feind. Das ist der Sinn des Lebens. In Regionen, wo Menschen, ebenso real wie wir, nur lebendiger als wir, gelernt haben und immer noch weiter lernen, den Himmel aus der Erde zu schöpfen. Das ist unabänderliches, wenn auch fernes Schicksal jeder individuellen Seele. Es gibt einfach kein Entrinnen vor dem endgültigen Glück. In dem Maße, als der Geist durch seine Leiber wächst, lernt er alle Qualen, die er leidet oder gelitten hat, als weise Püffe werten, um ihn aus Sackgassen herauszutreiben, in die Richtung, die von allem Leid wegführt. Eine Lebenserhöhung entgegen, in der die Zeit dahin sinkt wie in einem erregenden Schauspiel, in der Liebesekstase, in Musik und herrlicher Gefahr. Auch das indische Nirvana ist nichts außerhalb des Menschen liegendes. Es ist hier in der Lotusblume des Herzens. Geist ist sein Stoff, Leben sein Leib, Licht seine Gestalt. Und die Reihe der Entwicklung, ein nur aus Nahrung bestehendes Selbst. In diesem steckt, wie in einer Kapsel, das odemartige Selbst. In diesem das emotionelle Selbst. In diesem wieder das Erkenntnisartige, das Manasartige genannt. Als innerstes endlich das Wonneartige Selbst. Fürwahr, dieses ist die Essenz, denn wer die Essenz erlangt, den erfüllet Wonne. Denn wer möchte atmen, wer leben, wenn in dem Weltraum nicht diese Wonne wäre? Er, der Atman, der Geist, ist es, der diese Wonne schaffet. Denn wenn einer in diesen überkörperlichen, unaussprechlichen, unergründlichen den Frieden, den Standort findet, dann ist er zum Frieden eingegangen. Wenn aber in ihm noch eine Höhlung ist, ein anderes, dann hat er Unfrieden. Es ist der Unfriede des, der sich weise dünkt. Vedanta. Es kann nicht oft genug betont werden. In der Serenität liegt das Geheimnis aller Erfüllung. Nicht polternd hoffen, nicht reißend begehren, nicht sein Herz hinaussehnen, nur milde Gewissheit festhalten durch Schlaf und Wachen, dass jede Arbeit, jede Mühe, jedes Unternehmen gelingen muss, dass Entfaltung, Steigerung im Heute nur Stufe sind zur Steigerung und Entfaltung im Morgen. Die Reise nach fernen Ländern, die du erträumst, hat deinem Herzen so sicher zu sein wie der morgige Sonnenaufgang. Unruhe, Sorge sind sinnlose Worte geworden, dem, der weiß, seine ureigenste Mission, sein Triumph, als Maler oder Redner, Bildhauer, Architekt, Kaufmann, Erfinder, sei etwas so von Selbstverständliches, wie die Treppe hinaufzugehen. In einem relativ vollendeten Leben muss es so kommen, wenn uns die richtige und fruchtbare Anwendung der Gedankensubstanz, ihre anziehenden und abstoßenden Kräfte so vertraut geworden, wie Atmung und Herzschlag jetzt. Wenn wir lebendig erkannt haben werden, der richtig geformte Wunsch sei ein geistiges Seil, um Gelegenheiten, Kräfte, Mittel, Helfer so gewiss heranzuziehen, wie der Muskel des Armes ein Ruderboot mit dem Tau ans Land zu ziehen vermag. Wir geben ja auch heute ruhig ein Telegramm auf und sorgen uns herzlich wenig, dass es den Bestimmungsort etwa nicht erreiche, weil wir über das wahre Wesen der Elektrizität noch so gut wie gar nichts wissen. Ob sie ein magnetischer Wirbel im Äther, ob es überhaupt einen Weltäther gäbe oder ob dieser bloß als Hilfshypothese zulässig und wenn, ob als ideale Flüssigkeit zu denken oder röhrenförmig und von der Zähigkeit des Stahles? All das sind Fragen der mathematischen Physik. Und da diese, es ist das eben ihre Größe und ihre Qualität, durch ungeheure Denkumschaltung alle 20 Jahre sich von Grund aus ändert, so wissen wir heute ebenso wenig, was Elektrizität ist, als zu Zeiten Franklins. Aber sie verwenden, haben wir gelernt, und eine dieser Verwendungen ist, sie Botschaften tragen zu lassen. So ist auch die Verwendung der Gedankenkraft eine rein praktische Frage, ist Sache des Experiments. Das steht jedem offen, soll gerade von jedem höchstpersönlich erprobt werden. Wer die psychischen Phänomene, wie sie hier gelehrt werden, ohne Probe ablehnt, einfach aus dem Grund, weil sie unerklärlich scheinen, müsste auch logischerweise es ablehnen, sich mit den Einrichtungen von Telefon und Telegraph bekannt zu machen, insolange ihm das Wesen der Elektrizität selbst unbegreiflich bleibt. Eigentlich dürfte dieser Vorsichtige auch nicht leben, denn was Leben ist, weiß niemand. Ehe Menschen die Elektrizität zu verwenden wussten, war ebenso viel von ihr da. war sie ebenso gewaltig wie heute. Für unsere Bequemlichkeit, unsere Macht aber so gut wie nicht vorhanden, weil uns eben Methode und Übung abging, ihr Kraft und Richtung zu geben. Die überwältigende Macht der Gedankenströme wird bis zum heutigen Tag nicht nur vergeudet, nein, Ärger. Durch Unwissenheit und lebenslange Gewohnheit arbeiten wir unsere Batterien nach der verkehrten Richtung. Schlag auf Schlag wird Übelwollen, Neid, Hohn und Gegrinse, irgendeine Form von Gemeinheit und Hässlichkeit, akkumuliert und dann entladen. Alles reale Gedankensubstanz durch üble Transformatoren geleitet. Anderen vielleicht zum Schaden und uns gewiss. Der Eckstein aller erfolgreichen Bemühungen in dieser und jeder anderen Existenz. Nie in Gedanken etwas unmöglich nennen. Nie auf den ersten Impuls hin eine noch so wilde oder verwegene Idee abweisen. Erst abwarten, bis die Instinkte sich gesammelt haben, denn sie sind nicht immer präsent. Dann erhebt sich vielleicht erst jener feine Schauder der Frühe, an dem nur jene teilhaben, die im Aufgang der Dinge stehen. Das größte und reinste Wunder wäre es allen sichtbar, dauerte aber nur einen Augenblick. Es fiele durch das Hirn der Menschheit glatt durch. Je verblüffender, fantastischer ein Gedanke, umso mehr Zeit muss ihm zur Wirkung zugebilligt werden. Unmöglich zu rufen, weil etwas unmöglich scheint, heißt die verhängnisvolle Gewohnheit der Ablehnung überhaupt züchten. Das Bewusstsein ist da wie ein Gefängnis voll verriegelter Türen gegen das Unendliche draußen. Und drinnen bleibt einsam der eine kleine Mensch. Zu irgendeinem Ziel in sich unmöglich sagen, zu ewiger Jugend, zu Unsterblichkeit im Fleische, ist Sünde wider den Geist, da es ihn hindert, durch dich hindurch sich selbst zu wirken. Oder ist es nur Verzögerung? Denn stemm dich, wie du willst, stell dich quer, strample im Leben. Es gibt auf die Dauer keinen erfolgreichen Widerstand gegen die Vervollkommnung aller Dinge, dich inbegriffen. Aber mit jedem vorlauten »Unmöglich« wird eine passagere Barrikade aufgeworfen. Stets sich sagen, es ist möglich für mich, alles zu werden, was ich bewundere. Es ist möglich für mich, Schriftsteller, Künstler, Redner, Erfinder zu werden, gleich wie schön, geschmeidig, gesund und glücklich. Dann hast du die Türen weit geöffnet in den unsichtbaren Tempel des Inneren. Das »Ich kann nicht« war der Riegel, der dich vor dir selbst verschloss. Gegen jede Hoffnung hoffen ist eine hohe Weisheit, die bisher nur von der Liebe erreicht wurde. Die weiße Magie des Wünschens wird keiner aus fremder Erfahrung lernen. Sein Zeugnis und Beispiel noch so einleuchtend, die Wunder des fremden Lebens noch so gewaltig. Diese können immer nur als Anregung, als ein Vorschlag dienen, nie als Beispiel. Denn wie es allgemeine Gesetze gibt, denen alle unterstehen, so auch individuelle, weil eben jeder Mensch einzig, unvergleichbar und unersetzlich ist. Ich kann nicht in deiner Spur zum Glück gelangen und du nicht in der meinen, denn wir kommen aus verschiedenen Richtungen der Ewigkeit her. Unsere Wesenskerne sind mit Leben, das einander fremd, behangen. Nicht zwei Worte haben für zwei Menschen die gleiche Bedeutung, geschweige die gleichen Erfahrungen. Wenn der Eisbär jauchzt, bekommt der Tiger Frostbeulen. Jedes Wesen muss die allgemeinen Gesetze individuell auswirken. Es ist ein allgemeines Gesetz, das Wind Segelschiffe vorwärts treibt. Nicht jedes Schiff wird aber seine Leinwand gleichsetzen. Es ist allgültiges Gesetz, dass Gedanken fern vom Körper einander beeinflussen und Resultate in der Körperwelt wirken, dass diese zum großen Teil abhängig sind von der Gedankenfärbung jener, mit denen wir unbewusst im spirituellen Ozean uns vermischen. Gerade deshalb aber wäre es verfehlt, für mich sehe ich jemanden von weit überlegenem Geist seinen Weg vorwärts finden, wollte ich seine Lebensweise, seine Methoden, seinen Verkehr sklavisch nachahmen. Wir haben Eisen und Phosphor und Schwefel, organisierte Minerale, Verbindungen und Aberverbindungen aller chemischen Elemente in einer Feinheit und Variation in unserem Körper, die physiologische Chemie noch lange nicht erschöpft hat. Wir haben in unserem geistigen Wesen die unsichtbaren Korrespondenzen all dieser Elemente und ihrer Verbindungen, subtil und unendlich verschieden gelagert bei jedem Einzelnen. Wer also, außer dir selbst, vermöchte die besonderen Aktionen und Reaktionen dieser einzigen Zusammensetzung, die dein Ich ist, zu beurteilen und zu lenken? Du musst deine Freunde, deine Nahrung, deine Bewegung, alle hygienischen Maßnahmen des Leibes und der Seele selbst herausfinden, durch Schärfung der Instinkte. Dass ein Mensch heute erst einen Arzt fragen muss, was er essen soll, der es ebenso wenig weiß. Solche Instinktfremdheit kommt ja in der ganzen Natur höchstens noch bei einigen degenerierten Raubameisen vor, die nicht einmal mehr ihr Futter selber finden können und sich von Sklaven füttern lassen müssen. Der Arzt versteht im besten Fall etwas von Krankheit, aber nichts von Gesundheit, schon des seltenen Vorkommens der letzteren wegen. Er ist ja mit normalen, gesunden Menschen sein Leben lang nicht in Berührung. Daher die wahnwitzigen Statistiken über die dem Menschen täglich nötige Eiweißmenge, zu der beispielsweise der große Liebig kam, weil er lauter aufgeschwemmte, mit Bierbäuchen behaftete deutsche Couleur-Studenten zu Versuchsobjekten hatte, miserable Motoren, dreifachen Heizstoffes bedürftig. Wegen dieser am untauglichen Objekt konstatierten Eiweißmenge wurde dann die Blutbahn ganz normaler Menschen, besonders Kinder, in ganz Europa durch 30 Jahre mit Eiweißgiften überladen. Blinddarmentzündungen, Gicht- und Stoffwechselerkrankungen geradezu gezüchtet. Jeder bessere Mensch hat in jedem Zweig seiner Tätigkeit, sei es Kunst, Wissenschaft, Geschäft, seine besonderen Methoden, so eigen, so differenziert, dass, wollte er sie erklären, kein Wortgitter fein genug wäre, sie zu fangen. Und was seinen Leib, den Kern seiner Sinne betrifft, da müsste er einen anderen fragen. Von früh auf Geruch, Geschmack, Gefühl, Schärfen an zarter Kost, nicht bei jeder Kleinigkeit sich als Medikament relativ tonnenweise in den Organismus schütten lassen, was diese in homöopathischen Quantitäten selbst als regulativ produzieren kann und soll. Gewiss können Menschen mit größerer Erfahrung allgemeine Gesetze betreffend vielen nützen und helfen, besonders als Erreger, durch die Hoffnung, die Kraft, den Mut, den sie verbreiten. Mit ihnen zu bestimmten Stunden, womöglich immer im gleichen Raum zusammenzutreffen, sich zu besprechen in ernster und freundlicher Weise, ist von unabsehbarer Wirkung. Aber wer irgendeinen Menschen, Mann oder Frau, Prophet oder Heiligen, als unfehlbaren Führer und Autorität annimmt und genau tut, was er sagt, ist aus der Richtung gekommen. Denn er macht die Experimente eines anderen, der anders in seinen Elementen zusammengesetzt, auf die Umwelt verschieden reagiert und sie auf ihn. Sich an einen Menschen hängen, ist immer ein Zeichen für die Sünde der Furcht. Am kleinen, scheinbar sicheren, weil sichtbaren kleben, statt der unerschöpflichen, unendlichen Kraft selbst sich hinzugeben. In ihr zu schweben, sich an ihr hinaufgleiten lassen in das Lichte, Diese Kraft selbst wird nie ein Geschöpf erblicken, es sei denn in ihren wechselnden Gestalten, Sonne, Sternen, Blumen, Tieren. Doch an ihm ist es, sie in sich selbst als den künftigen Erzengel der Erde in neuer Form zu verkörpern. Diese Kraft arbeitet in jedem, ob Mann, Frau oder Kind, ganz gleich auf welcher Stufe des Lebens, der Intelligenz oder der Ethik sie stehen mögen. Heute sind sie klüger, stärker, besser als je zuvor, mag der Schein noch so sehr dagegen sprechen. Der Drang nach Verfeinerung, in allen Formen von Natur und Geist sich herauswindend aus der Materie, ist bis zu einer bestimmten Stufe der Entwicklung unbewusst. Der sehnsüchtige Gott ist an der Arbeit, auch im Betrunkenen, während er in den Straßengraben rollt. Der Geist will überall heraus und herauf. Aus dem gemeinsten Lügner, dem verächtlichsten Schuft. Und ein großer Fehler ist es, von irgendeinem zu sagen, er sei vor die Hunde gegangen. Man sollte ihn endgültig fallen lassen. Dieser Gedanke wirkt wie ein psychischer Stoß, der durch das Unsichtbare geht und den Menschen in die Brust trifft. Er wirft ihn zurück, ist ein retardierendes Element in den blinden Mühen, aus einer Wolfsgrube innerhalb der Inkarnation herauszukommen. So wie der stumme Gedanke eines anderen gewiss auch uns unabsichtlich und oft gehindert hat, aus solcher Patsche zu kommen. Patsche der Unentschlossenheit, Patsche der Abhängigkeit, der schlechten Laune, hämischer und hassender Gedanken. Jedes wegwerfende Urteil schadet nicht nur dem Verworfenen, es verschlechtert die Aura der Welt, hält sie ein winziges bisschen auf. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Das Ringen gegen die ewig krittelnden, hämischen, niederzerrenden Ausstrahlungen der Umwelt kann einen Menschen auch zu einem Punkt bringen, wo er plötzlich positiv geworden ist. Sich stählt und durch die Welt hindurchfährt, wie ein Schwert. Die Kraft des rein positiv gewordenen Menschen ist maßlos, maßlos die Wirbel, die er durch seine gegenläufige Bewegung plötzlich im Geistäther erzeugt. Nur muss er einmal, irgendwann, irgendwo, wieder eine Insel seinesgleichen finden, wo er negativ aufnehmend werden kann. Pausenlos positiv sein, hält niemand ein Leben lang aus. Jeder aber hat das Recht, einer nörgelnden Umwelt zu sagen, ich ziehe zwar Zustimmung vor, hänge aber von keinem fremden Ja und Nein ab. Der Gott in mir ist die einzige Instanz, die ich anerkenne. Vor seinem Urteil fällt jedes Sophisma dahin, und an dem Runzeln seiner Braue bricht sich alle Flucht. Es wird im realsten Sinn niemandem nützen, sich bei Mord, Betrug und Diebstahl mit unwiderstehlichem Zwang, mit Neurosen und Psychosen, sechserlei pathologischen Fachworten und sieben Sachverständigen herauszureden. Juristisch vielleicht. Nach dem natürlichen und unendlichen Recht niemals, das seine eigenen Ahndungen für jedes mögliche Abirren hat. Die heutige Menschheit in dem kritischen Stadium ihrer Entwicklung, in dem sie schon Geistmacht genug hat, um gigantische Fehler zu begehen, leidet daher vielleicht mehr unter diesen Ahndungen als je und lebt infolgedessen in einer Hasshölle. So vielgestaltig ist gewiss noch nie gehasst worden, nicht nur nach Kasten und Schichten, vertikal und horizontal wird gehasst, nein, auch noch in der Diagonale von Volk zu Volk wird patriotisch gehasst und überquer von Partei zu Partei, dazwischen zickzacken noch wie gesprungene Äderchen am Leib der Menschheit die zahllosen Privathasse von Herz zu Herz. Alles nur, weil der Geist schon so stark geworden ist, dass sein Stemmen gegen die unendlichen Gesetze viel größere Wirkungen auszulösen vermag als bei Tieren und primitiven Wesen. Nun aber sind der Qualen und Leiden so viele geworden. Das Falsche, ohne dass man wüsste, worin es besteht, lastet so erdrückend, dass auch die Sehnsucht, doch mehr über die Gesetze, an die all dies gebunden ist, zu wissen, übermächtig zu werden beginnt, auch im Stumpfesten. Darum wird dieser Sehnsucht entsprochen, diese Fragen beantwortet werden. Ist es doch das Naturgesetz Katexochen, wessen der Menschengeist verlangt? Das muss sich ihm, je nach Kraft und Zahl der Wünschenden, rascher oder langsamer erfüllen. Je größer die Zahl der Fragenden, umso rascher, umso vollständiger wird die Antwort sein. Es gibt ein magisches Wort, das den Kosmos zwingt. Ich will. Mit dem Blut gesagt, mit den Generationszellen, mit der Seele. Dampfkraft kam der vorigen Generation in ihrer Sehnsucht nach Überwindung des Raumes entgegen. Das Fernsprechen, das Fernhören verwirklichte die Elektrizität. Beide waren ja immer schon da, aber es fehlte die weiße Magie wünschenden Verlangens in Millionen, um dann in den paar Hunderten zum Erfindergeist zu werden und gerade aus diesen Kräften sich die Erfüllung zu holen. Doch auch sie sind nur wie Strohhalme als Wegweiser zur Entdeckung weit mächtigerer, weil feinerer und innerlicher Hilfen. Nicht Elementen draußen, Elementen drinnen, unsichtbaren, die dich und mich machen. Die Unrast, das Unbehagen dies, um Gottes Willen anders, und so kann es nicht weitergehen, von Millionen heute hinausgeschrien als gefluchtes Gebet, reißt die Rasse aus dem Übel oder aus den dumpferen Formen, was identisch ist. Es gibt zwei Wege tiefster Erschütterung, auf das der Mensch außer sich gerate und also über sich hinaus, den Weg der Qual und den Weg der Freude. Der Weg der Freude hebt an, sobald die rein und instinktiv erkannten Gesetze des unendlichen Bewusstseins befolgt werden. Nicht aus Angst vor dem nun wohlbekannten Leid, das jedes Dagegenleben auslöst, nein, aus innerster Bejahung. Schiller definiert die Tugend als Neigung zur Pflicht. Fasst man Pflicht nur weit genug, als Harmonie mit dem Unendlichen, dann ist Tugend eben schon der Weg der Freude. Wir meinen, wenn die Menschheit zu dem weiseren Kurs sich überreden lässt, aus Begier nach dem Entzücken, das er bringt, aus Entdeckerfreude an dem Entschälen neuer Kräfte. Man isst mit Maß von zarten Dingen, weil die Erfahrung eben gelehrt hat, wie sehr der Geschmackssinn auf diese Art sich steigert und mit ihm der Genuss. Wie Geruch und Geschmack in letzter Linie Heilinstinkte auslösen, von denen ein mit Tierblut, Nikotin und Alkohol verstumpfter Leib sich abgeschnitten hat. Man wird liebenswürdig und rücksichtsvoll gegen einen Freund sein, nicht aus egoistischer Furcht, ihn sonst zu verlieren, nein, weil liebenswürdig sein und rücksichtsvoll zur angenehmen Sensation geworden ist, wie das Atmen klarer und ozonisierter Luft. Alles hängt an der Verfeinerung, Vergeistigung, bis eben die Wandungen der Materie zwischen Mensch und Mensch fein genug geworden sind, um jede Zuckung durchvibrieren zu lassen, als Tat Tvam Asi, das bist du. Je und je war Furcht das Fundament aller Gesetze. Von nun an soll es die Freude sein, der ganze Angstkomplex, Sühne, soll aus dem Bewusstsein der Menschheit gelöscht werden. Der Versucher wird künftig nur noch von der anderen Seite kommen, wird verführen zu Güte, Weisheit und Verfeinerung durch die Werbekraft steigender Freude. Die Warnung durch Qual war nötig, solange die Menschheit roher war. Sie war nur mit der Peitsche zu erreichen. Die Rasse war seelenblind, musste somit durch schmerzhafte Püffe halbwegs wenigstens Richtung halten lernen. Bei klarem Sehen aber, und die rascheren, die feineren aus der Rasse, haben schon angefangen damit, wird Leiden überflüssig. Brauche ich denn einen Mann mit einer Keule, um mich zu einem Fest zu treiben? Eine Methode, Mut zu züchten. Mut und Geistesgegenwart sind ein und dasselbe. Auch Feigheit und Unbeherrschtheit sind identisch. Feigheit wurzelt in Überstürzung, in dem Mangel an Ruhe. Alle Grade und Arten jeglichen Erfolges aber ruhen auf Mut, an Leib und Geist. Auch Misserfolg und Verschüchterung sind identisch. Man kann zu jeder Stunde des Tages Mut züchten, ihn stündlich steigern, kann die zweifache Genugtuung haben, bei allem, was man tut, zugleich mit der Leistung, einfach durch die Art ihrer Ausführung, wieder ein Atom der Mutsubstanz für immer dem psychischen Tresor gewonnen zu haben. Man erreicht dies durch Kultivieren der Bedachtsamkeit, nicht zu verwechseln mit behäbig oder langsam. Wo ein bisschen Eile ist, ist immer ein bisschen Furcht. Wer zum Zug eilt, eilt aus Angst zurückzubleiben, und mit dieser Angst kommt jene vor all den Konsequenzen des Zurückbleibens. Wer zu einer Gesellschaft, einem Rendezvous stürmt, tut es aus Angst vor den schädlichen Folgen seines Zu-Spät-Kommens. Es ist erstaunlich, wie viel Kleingeld an Furcht tagtäglich verausgabt wird. Diese winzigen Psychosen können durch unbewusstes Training eines Menschen Geist derart überschwemmen, dass er gar nicht mehr anders kann, als überall und zu jeder Zeit irgendeinen Verlust fürchten, wo absolut keiner droht. Er saust zum Beispiel einem Straßenbahnwagen nach wie etwas Unwiederbringlichem, kalt vor Erbitterung, als hätte er sein Liebstes begraben. Während ein zweiter Wagen knapp hinter drein fährt oder schlimmstenfalls 3 Minuten später. Aber die Furcht, diese 3 Minuten warten zu müssen, schwillt zu einem Berg, wie die Kissen im Fiebertraum, zu einer ganz scheußlichen Möglichkeit. Einfach durch Gewohnheit wird eine ähnliche Katastrophenstimmung einen solchen Menschen durch seine Mahlzeiten, Spaziergänge, Korrespondenz, Erholung, kurz alles, was er tut, begleiten und es ihm immer schwieriger machen, einen klaren Kopf zu behalten. Die Emotion, die dieser ganzen gehetzten Stimmung und gehetzten Tat zum Grunde liegt, ist aber einfache Furcht. Furcht ist nur ein anderer Name für die Unfähigkeit, die Entstehung von Gedanken zu beherrschen. Das spritzt alles aus unserem hilflosen Ich, wie aus einem Schmuddelgeysir, unseren ganzen Tag bekleckernd und grau überkrustend. Dieses ganz unbewusste Training zeugt einen chronischen Zustand des Geistes, der ihn großen und kleinen Paniken bei den trivialsten Anlässen ausliefert, Enttäuschungen brütet, wo keine vorhanden wären. Wer aber Angst in irgendeiner Form kultiviert, schafft in sich ausgefahrene Gleise, in die dann auch das große Entsetzen sich in Schicksalsmoment stürzt. Wer sich hinreißen lässt, eine halbe Stunde voll Angst dazusitzen und zu harren, ob der Wagen, der ihn zur Bahn bringen soll, auch rechtzeitig kommt, der wird wesentlich empfänglicher sein. Nicht nur für alle trivialen Hindernisse, die auf dieser speziellen Reise ihm vielleicht bevorstehen, sondern auch die wirkliche Gefahr bei einem Eisenbahnunglück, einem Schiffszusammenstoß, wird ihn nicht bei voller Geistesgegenwart finden. Oder man schreibt, arbeitet, denkt etwas unendlich Fesselndes, man will nicht gestört werden. Da fällt der Zirkel herunter. Die Feder, irgendein kleines Mistvieh von einer Sache. natürlich ein unentbehrliches. Wütend bückt man sich danach mit einer linkischen, weil unfrohen Bewegung, während der Geist ganz woanders weilt. Man mag ihn nicht von dem Interessanten wegnehmen, um des albernen Zirkels, des albernen Bleistifts willen, versucht die erste Arbeit fortlaufen zu lassen und zugleich den Gegenstand aufzuheben. Nun wird die Bewegung des Körpers augenblicklich linkisch und unfroh, weil es uns nicht verlohnte, für eine Minute jene Kraft in sie herüberzuwerfen, die ihr zukam. Jede Handlung aber, und gerade die trivialste, weil sie die häufigste, ja geradezu Tagesinhalt ist, sollte eine Freude sein und kann es auch, wenn mit der größten Grazie, Geschicklichkeit und Präzision jedes spielenden Muskels ausgeführt. Wer es als kindisch belächelt und ablehnt, einen Essay über das Aufheben von Scheren ernst zu nehmen, mache sich einmal klar, welches Armutszeugnis sich ein Mensch ausstellt, der es nicht riskieren will, für die Arbeit einer Minute seinen Denkapparat umzuschalten. Erstens gibt er damit zu, dass seine Ideen so locker sitzen, so wenig in ihm verankert sind, dass er von einer Minute zur anderen nicht sicher ist, noch ein Genie oder schon ein Strohkopf zu sein. Zweitens aber lässt er ganz deplorable Schlüsse auf seine persönliche Gleichung zu. Ein Fachausdruck, der das Maß der Denkgeschwindigkeit bezeichnet, kurz dessen, was der Engländer Bright, der Berliner Helle, nennt. Es ist die Zeit, die ein Eindruck braucht, um von der Peripherie der Sinne kommend im Gehirn bewusst zu werden. Um sie zu messen, benutzt man meist ein astronomisches Ereignis, etwa einen Sterndurchgang, den Apparate automatisch registrieren und der außerdem mathematisch vorausberechnet ist. Nun lässt man einem Menschen den Sterndurchgang beobachten und den Moment der Beobachtung etwa an einem Taster fixieren. Die Differenz zwischen der mechanischen Registrierung und der menschlichen Perzeption heißt persönliche Gleichung. Dieser ist bei höchststehenden Menschen nur verschwindender Bruchteil einer Sekunde, bei einem Büffel 20 Sekunden, nach anderen Methoden gemessen, bei manchem Fachmann 22. Der ekle Leser, dessen persönliche Gleichung ihm das ordentliche Aufheben der Schere nicht mehr lohnend erscheinen lässt, ziehe nun selbst die Konsequenz seines Hohnes. Die Fähigkeit, Kräfte blitzschnell aus einem Zentrum ins andere zu werfen, wächst wie alles, auf das man einmal sein Augenmerk gerichtet, durch Übung. Wer hastig eine Nadel aufhebt, einen Schuhriemen verknüpft, tut es nicht nur, weil ihm die Handlung lästig ist, sondern auch aus Furcht, eben für diesen Moment ein Stückchen Freude zu verlieren. Er hat sein Herz also schon wieder dem Angststrom eröffnet, der Angst, etwas zu versäumen. Die Züchtung des Mutes aber beginnt mit der Pflege der Bedachtsamkeit in diesen allerkleinsten Tagtäglichkeiten. Mut und Bedachtsamkeit sind so eng verbunden wie Angst und Hast. Wer die Kraftbeherrschung, die Präsenz der Bewegung nicht an den kleinsten Dingen übt, wird sie auch in den großen dann nicht zur Hand haben. Analysiert man die größere Form der Furcht, so stellt sich heraus, dass der Geängstigte es immer mit zu viel des Gefürchteten auf einmal aufnehmen will. Das Gefürchtete in relativ kleine Teile zerlegen, jeden Einzelnen der Reihe nach überwinden und nur mit dem ihm gebührenden Aufwand an Kraft. Das ist der Weg. Mit zunehmender Gewohnheit, in jeder Gefahr nur schrittweise vorzugehen, wächst die Fähigkeit, alle Kraft blitzschnell in die gebotene Richtung werfen zu können. Eine Kraft, die sich in unaufhörlicher Zucht auf die trivialsten Dinge erstrecken sollte, bis sie zur zweiten Natur, noch besser zur ersten Natur geworden. Wer zu einer sehr gefürchteten Unterredung geht mit einer schroffen, unbeugsamen, überhebenden Persönlichkeit, pflegt die ganze Szene schon vorher durchzuleben, setzt sich alle Augenblicke mitten hinein und betrachtet sie a priori als peinlich und unangenehm. Vielleicht war er schon heute früh in ihr während des Ankleidens. Damals aber war doch das Ankleiden seine Aufgabe, als notwendiger Schritt zu dieser Unterredung und sich gut anzukleiden, obendrein. Vielleicht beschäftigte sie ihn auch während des Essens. Damals aber war doch zu essen seine Aufgabe, und zwar weise und richtig zu essen, möglichst viel Wohlbefinden und Nutzen aus dieser Mahlzeit zu ziehen. Das war der zweite Schritt. Je friedlicher und geruhsamer die Speisen durchschmeckt werden, desto besser gehen Assimilierung und Blutbereitung vor sich. Möglicherweise kämpfte er auch die Pein der Unterredung auf dem Weg zu ihr durch, während es auch seine Aufgabe gewesen wäre, aus dem Gehen alle mögliche Freude zu schöpfen. Das war wieder ein Schritt. Mit dem vorteilhaftesten Äußeren, gesättigt, somit frei von körperlichen Hemmungen, gesund durchpulst von einem anregenden Spaziergang, so hätte er nun dem Gefürchteten gegenüberzutreten gehabt. Vergnügen resultiert aus richtiger Innervation. Aus dem Zaubergewirk von Trieben und Hemmungen kann jegliches Tun zu einem kleinen Kunstwerk gelingen. Während aus dem Wegschicken der Lebenskraft dorthin, wo sie nichts zu tun hat, durch die Verarmung des Moments notwendig früher oder später Pein und Unfreude folgen müssen. Wer beim Essen, Ankleiden, Gehen seine Gedanken woanders hat, macht aus dem Essen, Ankleiden, Gehen etwas Störendes und Unangenehmes. Ja, alles muss da schließlich unangenehm werden, durch dieses Training Willen und Wirklichkeit überquerzustellen. Was alle doch anstreben, ist Glück. Glück aber ist Stimmung schaffen können, freier Herr sein über die Gedanken, immer und überall. Das ist nur durch Training im Kleinsten erreichbar. Auch jeder Soldat hat Reih und Glied zu halten, damit die Armee in Präzision große Manöver ausführen könne. Nur Präsenz des Wissens ist Wissen. Präsenz des Könnens. Können. Wenn mir etwas nur Mittwoch früh einfällt und ich brauche es unerwarteterweise einmal Dienstagnachmittag, so ist das so gut, als wüsste ich es gar nicht. Das Leben besteht aber aus lauter Unerwartetstem. Und gerade dort, wo es am lebendigsten ist. Das Glück ist nur ein Augenblick. Wer immer gleich einen Nachmittag davon verbürgt haben will, ehe ihm ein Zustandswechsel lohnt, weiß überhaupt noch nicht, was Glück ist. Sich Leben spüren, sein ganzes Ich, in jedem Augenblick, an jeder Stelle, wo es auch stehen mag. Es ist aber durchaus nicht zur Stelle, wenn wir ein Schuhband verknüpfen. Und eine Meile wegdenken, einen Bleistift spitzen und in der morgigen Sorge herumstochern. Lebenslängliche Gewohnheit der Gedankenvagabundage, dieses nie bei der Sache sein, lässt es nicht nur immer schwieriger werden, die Geisteskraft zurückzurufen. Nein, auch die zurückgerufene funktioniert nicht mehr reibungslos. Lässt sie sich wirklich einmal herbeizufolgen. Umgekehrt kann jede beliebige Masse Energie durch Training so lange und so intensiv auf eine Sache konzentriert werden, als einem beliebt. Dann ist man Herr über jeden Gedanken, Herr über jede Stimmung, Herr des Schlafes, Herr der Träumerei, und auch all dies ist nur verschwindendster Teil dessen, was den menschlichen Geist zu erreichen bestimmt. Denn erreichbar ist alles, was Fantasie nur ersinnt. Macht ohne Grenzen und ohne Ende. Die Schritte, die dahin führen, sind aber so klein, so einfach und relativ so leicht, dass sie aus diesem Grunde wahrscheinlich verschmäht werden dürften. Es ist zweifellos, dass diese Konzentrations- und Innervationsübungen und ihre Resultate den wenigen schon seit Menschenaltern bekannt waren. Doch haben sie sich fast immer wechselnd versteckte Ausdrucksweisen bedient, sind ja auch die mystischen Wege der Rassen verschieden. Der weißen Menschheit mangelt eben noch das erweckende, nur ihr verständliche Wort. Indianer und Asiaten vermochten und vermögen stets, wie tausend beglaubigter Fälle beweisen, ihr Bewusstsein nach Willkür zu verlegen, das Zentrum zu wechseln, um für Schmerz und Furcht völlig unempfindlich zu werden. Hier hilft sich die Eitelkeit des weißen Mannes leicht, indem er Unempfindlichkeit eben als Merkmal tieferen Niveaus dekretiert. Vergisst aber, dass diese Rassen mit einer Sinnenzartheit und Sinnenschärfe auf Eindrücke reagieren, wenn sie wollen, die ans Wunderbare grenzt. Nur der Weiße beweist, wie man stumpf und wehleidig zugleich sein könne. Er hat nämlich alles kultiviert, nur nicht sich selbst. Die Kraft, sich in einen geistigen Zustand zu werfen, war es eben, was den Indianer Nordamerikas befähigte, als Gefangener jede Folter zu ertragen, mit klarer Stimme sein Todeslied zu singen im Feuer und unter Martern, die, zu grauenhaft für Worte, jeden Europäer zum Wahnsinn getrieben hätten. Der Indianer ist viel ruhevoller, dabei lebendiger in jeder Bewegung, als die meisten unserer Rasse. Schon von Ferne wird man ihn am wunderbar freien, gleichsam genießenden Gang erkennen. Unbewusst, ein natürlicheres Leben lebend, kultivierte er das animalische Genie, die Herrschaft des Willens, aus der allein Leidverlöschung fließt. Was linkisch, ungeschickt, taktlos macht, ist immer wieder die direkt trainierte Unfähigkeit, ein Ding seiner Zeit zu tun. Der panikbefallene Mensch läuft bei plötzlicher Gefahr planlos auf dem Schiffsdeck auf und ab. Und diese Tätigkeit korrespondiert genau jenem lebenslangen Geisteszustand, der Gedanken wie ungezogenen Hunden gestattet, alles benagend, alles verunreinigend, ziellos hin und her zu schießen. Ein Konzentrierter hingegen, der weiß, wie lange 10 Sekunden richtig angewendet sind, wie viel sich nacheinander in ihnen vollbringen lässt, wird sich Zeit nehmen, nach einer Rettungsgelegenheit systematisch auszuspähen. Diese beiden Menschen werden aber auch eine Nadel auf ganz verschiedene Weise aufheben. Ruhe in großer Gefahr ist eben das blitzhafte Nacheinandersehen von 20 Dingen und nacheinander tun mit der Präzision einer Maschine. Der Feigling sieht nicht nur die Tatsache der Gefahr, sondern auch noch die möglichen Folgen, was ihm passieren oder nicht passieren kann. Alle Schrecken auf einem Haufen. Keine Eigenschaft ist aber wichtiger für den Erfolg als Mut. Mut und wieder Mut. Der Untrainierte wird im entscheidenden Moment einen guten Gedanken ebenso linkisch aus dem Hirn fallen lassen wie den Zirkel aus den Händen. Denn Mut im Denken ist ebenso wesentlich wie Mut im Handeln. Einen neuen Gedanken lang genug halten können, bis der erste Schreck über seine Neuheit vorüber ist, und statt ihn fallen zu lassen, lieber der Zeit eine Chance geben, ob es sich nicht verlohne, nach Wegen der Verwirklichung zu suchen, gerade weil er so kühn, gerade weil er so neu. Nur kein Missverständnis, nicht die ganze Geisteskraft hat in jeder sogenannten kleinen Trivialität zu fokussieren. Etwa im Schließen einer Tür, dem Einfädeln einer Nadel, dem Öffnen der Schublade. Nur ebenso viel, als der Akt erfordert. Das richtig abzuschätzen ist leibliche Vollendung. Der Rest bleibt in Reserve und für unvorhergesehene Fälle. Wer ein Gewicht stemmt, wird ja bei einem Pfund auch anders zu Werk gehen als bei 50. Wer seine Gedanken woanders hat, wird eben diese erforderliche Kraft immer falsch kalkulieren. Wie sähe aber ein Kaufmann aus, der das bei seinem Lager täte? Da jedoch hier nur das Leben, das einmalige, einzige, unwiderrufliche, verschleudert wird, verlohnt das ja keine Gedanken. Diese Durchblutung Belebung, Beherrschung in ihren tausend Variationen eines einzigen Tages, ersetzte den Stadt- und Stubenmenschen auch bis zu einem hohen Grad den Sport, der ja nichts anderes als die ausnahmsweise Befolgung unseres Lebensrezeptes ist. Man erinnere sich auch, dass alles im Geist Getane und dann noch einmal erst körperlich Vollbrachte Vergeudung ist. Da liegen jeden Morgen Leute im Bett, kalt wie Metall vor Entsetzen über das Frühstück, das nun zu kochen, die Zimmer, die aufzuräumen, die Einkäufe, die zu besorgen sind, liegen auf dem Rücken und rackern sich ab dabei. Jeder Tat ihr Maß von Kraft zuweisen können, ist das Geheimnis der Vitalität, deren vielbeneidete Besitzer aus scheinbar unerschöpflichen Reserven strahlende Speise ziehen. Kein Vitamin, keine Tube Ambrosia-Ersatz Speiofix, nichts in noch so schöner Verpackung aus dem Kehrichthaufen der Farbfabriken gewonnen, mit dem Gutachten aller Fakultäten bekleistert, wird diese unentgeltliche Methode erreichen. Nicht nur Mut, auch Takt und Geschick sind Charakteristika der Vitalität. Sie gab jenem amerikanischen Offizier, als er sich in der Verwirrung der Schlacht plötzlich allein britischen Truppen gegenüber sah, die Ruhe zu fragen: Welches Regiment? Royal Scots, war die Antwort. Royal Scots, stehen bleiben! Und er ritt ruhig zu seinen Linien zurück. Fechter, Tänzer, Dirigenten haben oft diese Treffsicherheit der Innovationen. Doch außerhalb ihres Berufs sind sie zuweilen ebenso fahrig, launenhaft und unsicher wie die meisten anderen. Hier sollen aber Allround-Menschen gezüchtet werden, nicht nur ein Bizeps, ein Ohr, ein Oberschenkel, wie die Arbeitsteilung, die nichts als Menschenteilung ist, es gerne sähe. Es ist vielleicht nicht für die Wirtschaft, aber für den Menschen besser, an allen Enden und symmetrisch rundum zu wachsen, als zu einem einseitig überzüchteten Monstrum, oft fälschlich Genie genannt. Hunderte und Hunderte dieser kleinen Bewegungen, die das Leben ausmachen, aufheben und weglegen von Gegenständen, schließen von Läden, reichen und nehmen, frisieren und ankleiden, werden linkisch, unachtsam, daher freudlos ausgeführt, besonders wenn Wichtigeres droht. Solches Herumfahren zwischen den Dingen macht müde, hässlich und schließlich feig, denn Panikstimmung wächst aus dem ganz Kleinen. Lang andauernde Gewohnheit kann natürlich nicht in einem Tag und nicht in einem Jahr gebrochen werden. Noch können die seelischen und geistigen Folgen ohne weiteres ausheilen. Langsames Wegwachsen ist alles. Wer diesen Essay liest mit dem Gefühl, dass vielleicht doch was dran ist, irgendeine Stelle den eigenen Fall trifft, hat mit der Selbstheilung begonnen. Überzeugung, lebendige Überzeugung, kann nur von innen kommen, hört dann aber nie mehr zu wachsen auf. Niemand erfindet eine Wahrheit, braucht es auch gar nicht, denn Wahrheit ist, man sollte es gar nicht glauben, die weit verbreitetste Substanz der Welt, ein freies Gut wie Wasser, Licht und Luft. Wer anderen hilft, hilft ihnen nur, sich selbst zu helfen. Wie der Laternenanzünder weder Feuer noch Licht erschafft, wenn er dem Gas im fremden Leuchtkörper mit seinem Lichtchen naht. Die Geburt der Gedanken. Neue Gedanken sind neues Leben. Wenn eine Erfindung, eine Entdeckung zum ersten Mal im Gehirn ihres Schöpfers aufglänzt, erfüllt sie ihn mit Lust und Entzücken. Das Blut seiner Adern strömt nach neuem Rhythmus, jede Zelle scheint verwandelt. Der Autor oder Künstler wird durch eine Konzeption in Ekstasen erhoben. Ich meine die relativ sehr seltenen, wirklich schöpferischen Geister, nicht die vielen, die an fremdem Feuer ihr eigenes Stalllaternchen angezündet und das Glas ein bisschen anders gefärbt haben. Eine gute Nachricht, mitten hinein in eine Periode der Verdüsterung, Trübsal und Bedrücktheit, die winkende Verwirklichung einer Hoffnung, das Abwenden einer Gefahr, sie sind schließlich doch bloß ein Gedachtes. Nur das Gedankenbild des Ersehnten, nicht dieses Selbst, und doch, welche Kraft treibt Hoffnung schon durch den Körper? Ein fesselndes Schauspiel, eine Begegnung mit jemandem, der eine starke Anziehung auf uns ausübt, ein Streben, ein Werk, das fasziniert und anregt, das alles ist Nahrung und lebendiges Stimulanz für den Körper. Und in der Versenktheit und Erregung wird irdische Notdurft ausgeschaltet, nicht nur übertäubt. Denn wir leben nicht nur vom Brot allein. Und unser Wesen verlangt nach immer frischerer, immer neuer geistiger Speise. Ein Kunstwerk, so reizvoll beim ersten Ansehen oder Anhören, verliert seine Leuchtkraft. Und Sehnsucht nach passagerem Wechsel ergreift jeden Ehrlichen, auch gegenüber der wertvollsten Seele, dem liebsten Menschen, von dem er das Beste empfängt. Vielleicht ein zeitweiser Wechsel nur, denn das Drama, die Oper, der Künstler und auch der liebe Mensch können nach angemessener Pause steigende Eindrücke geben. Je nach der Verwandlung und dem Wachstum unserer eigenen Persönlichkeit oder jener des ausübenden Künstlers. So kann man denn jede erhöhende Emotion eine Ernährung nennen, von deren Zusammensetzung für die Menschheit auf ihrem Weg auch zu leiblicher Vollkommenheit mehr abhängt als von ihrem Mittagessen. Dies ist Brot des Lebens. Wie dem Menschen immer nach frischer und frisch zubereiteter Speise verlangt, so braucht er frische Gedanken an Inhalt und Form. Danach sollte ihn hungern. Diesem gesunden Grundbedürfnis verdankt ja die Tagespresse ihren unerhörten Aufschwung. Und diesem Aufschwung wieder die Menschheit einen Teil ihres Niedergangs. Denn an demselben alten Karussell von Morden, Lügen, Verleumdungen, Tratsch und Kitsch ist immer nur das Datum oben neu. Und die arme, zerlechzte Herde der Hereingefallenen kauft Druckerschwärze statt Leben. Merkt nicht, dass der Mord in der 55. Straße sich von dem in der 68. nur dadurch unterscheidet, dass der eine Mittwoch und der andere Donnerstag breit gequatscht wurde. So legt das Pressegeschmeiß sein Eintagspapier täglich in Millionen Exemplaren in den Mist. Herauskriecht immer das gleiche Ungeziefer. Wiederholung desselben alten Gedankens, involviert aber Verfall. Verrottung im Leib und Verrottung im Geist. Wäre es nicht möglich, wir erhüben uns jeden Morgen mit der Gewissheit, es werde auch dieser Tag und jeder, der nach ihm kommt, eine Lebenserhöhung bringen. Irgendeine Entdeckerfreude, ein nützliches und beglückendes für uns wie für andere, etwas, das Dauer hat. Oder eine fertige Erkenntnis, die gestern schon endgültig erstarrt schien, blüht plötzlich noch einmal überraschend aus, ganz woanders hin, als man je geahnt. Eine Erkenntnis, den Weg weisend in eine Fülle dauernder und zugleich harmloser Freuden. Irgendein großes, einfaches Naturgesetz, das nun zum ersten Mal zart, lieb und unendlich in einer Kleinigkeit, wie man bis jetzt zu sagen pflegte, offenbar wird. Dem Fallen eines Blattes, die Färbung eines Seetieres. Die Natur unterbreitet dem Lebendigen ja unaufhörlich Myriaden von Vorschlägen. je nachdem es die Vorschläge angenommen oder abgelehnt hat. Ist ein Elefant eine Blindschleiche, ein Adler eine Palme, ein Bankdirektor ein Heiliger daraus geworden? Die Qualle, ohne ihr nahe treten zu wollen, hatte noch relativ wenig Organe, mit ihnen eine nennenswerte Menge aus diesen Myriaden von Vorschlägen wählen zu können. Und es ist doch gegangen. Wir mit unserem weit größeren Empfindungs-, Prüfungs-, Denkfeld, wie könnte für uns jeder neue Morgen erfüllt und reich sein, läge die große, empfindliche Membran unseres Geistes diesen Propositionen der Natur frei. Zögen wir nicht vor, sie von Kindheit an voll zu kritzeln zu lassen mit toten Meinungen, Dogmen, Vorurteilen. Welcher Wahnsinn, sich sein lebendiges Inneres verbauen zu lassen. Immer irgendeine Mache, einen Ritus, einen Irrsinn und bombastischen Kinkerlitz vor sich und über sein klares Selbst zu setzen. Sind wir denn auch nur voll zum Bewusstsein erwacht, Empfänger fließender Gedanken aus dem Unendlichen zu sein und mit diesen Gedanken Einsicht, mit dieser Einsicht Macht ohne Grenzen zur Verfügung zu haben, weil ja die Unendlichkeit aus eben diesen besteht? Eine Bank, die auszahlt und auszahlt, ohne dass auch der Ausdauerndste sie je zu sprengen vermöchte. Wann werden wir endlich aufhören, einander unsere Erfindungen, unsere Güter, unseren Besitz zu neiden, abzuluxen, abzujagen? Lächerlich und kläglich wie Irre, die am Ufer des Mississippi sich um ein abgestandenes Glas Wasser balgen wollten, statt die Hände in den ewigen Strom zu tauchen und zu schöpfen nach Herzenslust. Wer schöpfen will, muss sich allerdings zuerst die Hände frei machen, den Krampf alter Bürde abtun von ihnen. Es gibt tausende von Dingen, Ereignissen, Szenen in jedem, auch dem glücklichsten Leben, die viel besser vergessen wären, am meisten vielleicht eben diese glücklichen Erinnerungen, weil auch Glück ranzig wird. Auch der Standard der Freude sollte von Jahr zu Jahr wachsen dürfen und das Morgen immer reizvoller als das Gestern wirken. Wer vergisst, schafft Raum für neue Gedanken, daher für neues Leben. Wer sich hermetisch in gegenwärtiges oder vergangenes Glück einschließt, wird auch an ihm alt und grau. Vergessen bedeutet nicht völliges Auslöschen, wäre überdies unmöglich, weil wir ja die Summe unserer Erfahrungen sind. Jede Szenerie, jeder Duft, jedes Wort und jeder Kuss sind organische Bestandteile, sind eingebaut worden in das Ich, ob auch verwischt, begraben, unsichtbar, doch stets bereit, nach rätselhaften Assoziationsgesetzen wieder über die Schwelle zu tauchen. Nur dem eigensinnigen und manischen Herausheben einer bestimmten Gruppe von Erinnerungen, wodurch sie überwertig wird, sei hier widerraten. Rechte Erfahrung ist das, was man vergessen hat. Wer siegesrasch geradeaus in die Vollendung fahren will, darf den Wagen hinter sich nicht ungleich belastet haben. Es gibt Menschen, die mit alten Widersachern vergangene Kämpfe immer wieder geistig durchhadern. Und nicht zu leugnen ist ja, dass diese jahrelangen Geisterschlachten über dem Amselfeld stets ordnungsgemäß, das heißt für den Abwesenden vernichtend enden. Es spinnt sich da eine fortlaufende Geschichte an, unendlich reich an wohltuenden Varianten, gipfelnd in wonniglicher Schlusspointe. Schlotternd steht der Hund, Reue im Schwanz, vernichtet an Haupt und Gliedern, vor unserem überwältigenden Resümee all seiner Niedertrachten. Wer meint, dass es damit doch nichts auf sich habe, eine harmlose, billig-solipsistische Genugtuung für schlecht weggekommene bedeute, irrt schwer. Es ist das so ziemlich der kostspieligste Luxus, dem ein Mensch zu frönen vermag. Denn er kostet Leben. Wer ihm verfällt, geht wie in einer Wolke von psychischem Leichengift dahin. Mesmerisiert sich in ein Scheinleben zurück, das längst verwest ist, und opfert imaginärem Triumph im Vergangenen, wirklichen im Kommenden. Jemand hat Rache um der Vergangenheit willen genannt. Sie ist also eine um 180 Grad falsch gedrehte Energie. Auch kann keiner einen Körper frisch und schön erhalten, der sich von ausgelaugten Gedanken nährt, von den Exkrementen seiner veralteten Iche. Neuer Influx, junge Zukunft, findet die Seelenzellen verklebt. Fleisch, Bein, Mark und Blut sind starre Hülse toten Geistes geworden. Solch immer wachsende Krustenlast muss in Schwäche und Jammer herniederdrücken. Nur wer seine verbrauchten Schalen abwirft, vorwärts drängend ins Neue, dem fliegt junges Leben an mit jungen Gedanken. Und diese materialisieren sich auch in den neuen, ihnen korrespondierenden Körper. Jeden Tag sterben können bedeutet, dass irgendein Gedanke von gestern sicher heute schon zu den Toten gehört. Wo Geister in gesundem Wachstum sich befinden, müssen sie am Ende jedes Tages mit einem Teil ihres Selbst für immer fertig geworden sein. Es ist ausgelebt. Es weiterverwenden wollen schädigt nur. Psychische Substanz muss abgestoßen werden, wie die Epidermis täglich Zellen abstößt. Sonst leiden Hautatmung, Zirkulation, Ernährung und alles. Wer Gedankenerneuerung zu steigern versteht, durchlebt in Tagen Welten. Glück wird fast unabhängig von Ort und Umständen. Er kann es zu sich in den Kerker zwingen. Während Leute von alten Vorstellungen eingekerkert in Palästen verfaulen. Es ist ein Weg zu fast völliger Unabhängigkeit vom Physischen. Und Unabhängigkeit ist Macht. Solange wir noch in irgendeiner Form auf einen Menschen, eine Speise, eine Droge, ein Stimulanz angewiesen sind, bleiben wir Sklaven. Nur auf neuen Gedanken, deren Zeugung wir beherrschen, gibt es ein Entkommen aus den Gefängnissen materieller und seelischer Armut. Niemand kann auch im weltlichen Sinn lange arm bleiben, der in unserem Sinne spirituell reich ist. Doch wird spiritueller Reichtum nie nach mehr verlangen, als er gebrauchen kann, um Tag und Stunde voll auszugenießen. Er wird nicht für das Alter sorgen, weil er erkannt haben wird, dass dieses Vorsorgen selbst schon den Vorsorglichen altert, weil er sich Jahre, ja Jahrzehnte voraus schon im Geist als dekrepit, abhängig, eingewelkt, zwangsläufig vorstellt. Gegen all dieses Leiden soll als Kompensation quasi etwas Materielles, Geld, herhalten. Sie selbst aber beherrschen als Angstneurose das gesamte Denken des Vorsorglichen. Ein Musterbeispiel falsch angewandter Gedankenkraft. Das Erz- und Grundbeispiel. Nur die Entwicklung, die Entfaltung, die Irradation der Geistgewalt selbst über die materiellen Sphären kann all dieses Übel verhindern, den Körper unbegrenzt erhalten, verjüngen, verwandeln. Nicht indem man Jugend in Knechtschaft für Altersversorgung vergeudet. Nur im Hinwerfen dieses heute noch kläglichen und kleinlichen Ich in den großen erneuernden Strom werden der Wunder und Erkenntnisse liegt Hoffnung und Heil gegen die Grundschmach von Alter und Tod. Solche Geistgewalt beginnen wir zu pflegen und zu entwickeln, sobald wir an ihre Herrschaft über die Welt der Materie glauben. Glauben, dass was immer wir als Teil von ihr ausdauernd träumen, denken, als Willen aus uns stoßen, wir auch wirklich realiter erschaffen. Aus Unwissenheit wurde bisher immer in der falschen Richtung geträumt, gedacht und folglich erschaffen. Wir ackern uns mit unseren Käferköpfen immer tiefer voraus und hinein in die irdische Verwesung. Nur ein Beispiel. Der erste Satz, den das Kind in der Logik zu lernen bekommt, lautet: Alle Menschen sind sterblich. Caius ist ein Mensch. Folglich muss Caius sterben. Alle Menschen sind aber noch lange nicht geboren, geschweige denn gestorben. Wie also dürfen sie, die noch gar nicht existierenden, über die noch keinerlei Erfahrung vorliegt, fälschlich in die Prämisse alle eingeschmuggelt werden? Und so lehrt man Kindern Logik. Wer allerdings noch in den primitiven Vorstellungen der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts lebt, zwischen 17 und 1800, nach denen der Geist höchstens als störende Nebenerscheinung der Mechanik widerwillig geduldet wurde, wenn auch nicht gelernt, das Unbegreifliche und das Wunder bereits darin zu sehen, dass Wasserstoff und Sauerstoff einander anziehen, gewisse chemische Elemente Affinitäten zueinander haben, andere wieder nicht, was Empedokles Liebe und Hass nennt und nach ihm hinzustoßen hat zur Materie, damit der Kosmos das Geordnete werde. Wer tellerflach und viertelgebildet, also ärger wie ungebildet, sich hinter einer dogmatischen Taschenphilosophie für Minderbemittelte verkalkt, als hätte sie Ewigkeitswert, wird all dies Wundervolle kommen, soweit seine planen Kräfte reichen, verzögern. Aufhalten wird es niemand. Der Advent ist nahe, nicht weil ich oder ein anderer etwas schreibt oder behauptet, sondern um der Fülle strebender und stürmisch anwachsender Menschengeister willen, der Milliarde von Hirnen, die heute an den Toren jedes Wunsches steht, im Gegensatz zu früheren schwach bevölkerten Zeitaltern. Das 6. Jahrhundert vor Christus war gewiss an überragenden Menschen reicher als vielleicht irgendein anderes. Konfuzius, Buddha, Pythagoras, Heraklit, die Eleaten. Aber es waren nur Einzelne und ihre gewiss hochstehenden Völker damals zu dünn gebreitet auf dem Planeten für dauernde materielle Auswirkungen. Was heute ein auch nur mittelmäßiger Mensch als Wille aus sich herausstellt, findet weit mehr tragende Elemente um sich. Der Geistäther ist infolge der Überbevölkerung dichter geworden. Nie noch waren Umwelt und Wirkungswelt so zur Empfängnis reif wie jetzt. Es genügt, wenn die wenigen aus der Vorhut weiterdrängen und nicht müde werden zu verkünden. Aber so seht doch da, gerade unter euren Nasen ruht, unausgenutzt, die gewaltigste aller Verwandlungskräfte, der wollende Gedanke, eine Realität, ein wirkliches und wirkendes. Es ballt und entlädt sich, funkt durch den Raum, aufbauend und niederreißend, heilend und tötend, Vermögen schaffend, Vermögen vernichtend, im Guten wie im Bösen tätig zu jeder Stunde Tag und Nacht, im Schlafen, im Wachen, die Gesichter der Menschen, ihre Leiber meißelnd, färbend und formend, zu dauernder Vollendung oder passagerem Verfall. Ehe du dich, lieber Mitmensch, ganz einem parlamentarischen Interpellationsmodus, einer Suppenanstalt, der Versorgung von Negerkindern mit Wollstrümpfen, dem Sammeln von Staniol, Briefmarken oder Zahnbürsten aus der Zeit der Karolinger, dem Jagen nach einer neuen Zeckenart unter dem Schwanz des wilden Elefanten widmest. Frage dich, ob du einen Teil deines Lebens nicht versuchsweise drangeben möchtest, die hier vorgeschlagenen Wunsch- und Denkmethoden am eigenen Leib zu prüfen. Es bedarf keiner Bildung hierzu, keiner Staatsprüfungen, keiner Geldmittel, nicht einmal des Glaubens. Wir stellen keine Dogmen auf. Wir sagen nur, versuche selbst. Sollten sich jedoch etwas wie erste Resultate in der erwarteten Linie einzustellen beginnen, wäre es dann vernünftig, Ihnen eine willkürliche Schranke ein, bis hierher und nicht weiter, irgendwo im Möglichen vorschreiben zu wollen? Glaube, Vertrauen sind dann nichts anderes als geradlinig verlängerte Erfahrung. Im Angesicht der Ausblicke, die sich hier eröffnen, welche andere Tat, welches andere Ziel käme diesem an Bedeutung gleich für die gesamte Menschheit? Dass es bisher keiner erreichte, so sei eben du der Erste. Zeige du, wie man sich aufbauen könne zu einer lebendigen Allmacht, wie man mit anderen Gleichstrebenden am eigenen Leibe beweise, Kraft und Gesundheit können der Vergreisung erfolgreich entgegenstehen, Krankheit auf immer verbannt werden, Reichtum und Genie fließen, natürliche Ergebnisse aus bisher nur unvollkommen oder unbewusst angewandten Methoden und Gesetzen. Nicht aber ist das Leben die passagere, unbefriedigende, hoffnungslose Sache, als die es bis heute, selbst im glücklichsten Ausnahmefall, galt. Solange der Mensch sterben muss, nachdem er eben angefangen, ein bisschen das Leben zu lernen, solange sind alle seine Genies, Gelehrte, Seher, Philosophen, Künstler, doch nur Fehlschläge, Inseln des Vergessens auf der Todesfahrt. Die Menschheit aber verlangt nach Besserem. Ihr Verlangen, ihr Schrei schwillt ständig an durch die Jahrhunderte, formt sich aus dem Unsichtbaren die Erfüllung. Diese wird erst den wenigen werden, dann den vielen, schließlich allen. Neuem Licht, neuem Wissen, neuen lebendigen Resultaten geht die Menschheit entgegen. Zeit kennt nur eine Dimension, eine Richtung, vorwärts. Da wir in ihr vorwärts fließen, ist es auch besser, vorwärts zu schauen. Eine mächtige, geheimnisvolle, ewige Kraft drängt uns am Band der Zeit ins Ungelebte. Auch die trägsten, dumpfesten, rohesten, verhorntesten können der Wandlung innerhalb der Zeit nicht widerstehen. Viele aber treiben dahin, den Rücken gegen die Zukunft, den Blick in die Vergangenheit gewandt. Durch solche falsche Haltung hofieren sie Übel, Leid, Krankheit und Verfall. Es klingt ja sehr wunderbar, wie alles Schicksal innerhalb des Lebens, wie Glück und Unglück von so einfachen Bräuchen abhängen sollten, von einer Richtung des Gemüts. Aber die sogenannten einfachen Dinge haben sich bei genauerem Zusehen noch immer als die tiefsten, die Kern- und Urphänomene erwiesen. Was uns vorläufig und zuallererst beschäftigen muss, ist nicht ein Spekulieren über die Attribute der ersten Ursache. Uns gilt es, Mittel in der Natur aufzudecken, die bestimmte Resultate in bestimmter Richtung ergeben. Haben wir einmal die lebendige Gewissheit erlangt, Realitäten aus uns heraus denken zu können, Realitäten in Bezug auf Gesundheit, Armut, Reichtum, Stellung, Geist, dann ist das erste Vordergrundziel erreicht. Eine Perle von hohem Preis. Als Zeichen aber, dass wir weiser geworden sind an diesem Ziel und reif für den nächsten Schritt, werden wir eilen, unserem Nachbar zu helfen, auf dass auch dieser die Perle von hohem Preis in sich suche und finde. Denn jeder findet nur, was ihm allein zu finden vorbehalten. Er nimmt niemandem damit. Nur alle werden reicher, weil mit der Zahl der Wissenden die Gesamtkraft wächst. Aus jedem, dem geholfen ward, wird automatisch ein Helfer. Das tägliche Einströmen neuer Ideen bringt neue Macht. Ihre schweigende Triebkraft weckt und erregt auch alle anderen Wesen, die bewusst oder unbewusst mit uns zusammenarbeiten. Auf den höheren seelischen Stufen sind alle frohen, vitalen, serenen, siegessichern. Sie haben sich emporgebildet zu dem Gesetz und seine Richtigkeit sich selbst bewiesen. Sie wissen, ein bestimmter Hang des Gemüts, die Beherrschung der Gedanken, erregt dauerndes Einströmen von Glück und Macht, weil Glück und Macht parallel gehen müssen. Macht nicht als Knechtung anderer, sondern Wirkungen entfalten können, Freiheit, Lebensraum. Sie wissen, jedes Unternehmen in der Richtung des unendlichen Gesetzes orientiert, muss Erfolg haben. Das Leben für Sie ist eine Schnur von Siegen, Ihrem Herzen so ganz Gewissheit wie uns das Feuer brenne und Wasser es lösche. Durch tiefes, dauerndes Begehren, nicht betteln und nicht ungestümes Drängen, können wir uns mit dieser Insel höheren Lebens in Verbindung setzen und aus ihr neues, kraftspendendes Fluidum ziehen. Diesem wertvollen Kontakt zu den reinsten Intelligenzen wird der Weg geebnet, durch das Bemühen, alles trübe, neidische, streitsüchtige Wesen auszutreiben. Ein Gedanke, der uns schadet, ist unrein. Lebenslange Misszucht der Gewohnheit mag souveräne Beherrschung am Anfang schwierig erscheinen lassen. Dauerndes Streben, Aspiration, wird aber mit steigender Leichtigkeit alle ruinösen Tendenzen abzutöten vermögen. Unreine Gedanken sind wie ätherischer Aussatz an einer unzornierten Seele. Sie versperren uns den Eintritt in bessere Gesellschaft. Auf höhere Instinkte, auf feinere Helfer kann die Aura eines Menschen als Kloake oder als Blütenhain wirken. Manch großer Schriftsteller, Künstler, Heerführer, überhaupt Führer der Menschheit auf irgendeinem Gebiet des Lebens, mag ein Gutteil seiner Größe auf mediumistischem Weg erlangt haben, Sprachrohr solcher Intelligenzen, solch unsichtbarer Helfer gewesen sein. Vielleicht blieb sein Wesen in manchem klein, eitel, vulgär, schlechtrassig. Irgendwie aber hatte er Teil an Größe. In erlesenen Momenten gab sich etwas in ihm ganz und schrankenlos hin. Da wurde er zum Medium, zum erlesenen Träger fremder Geistergrade. Er hatte in diesen empfangenden Momenten die hochempfindliche Membran seiner Seele hinauf und hingebreitet in die Wirkungswelt von Strahlen und Wirbeln, weit feiner und mächtiger, als sie seinem Alltag vergönnt. Beladen mit Astralgeschenken kehrte er dann zu sich zurück. Denn der hat's wahrhaftig in der Kunst nicht hoch hinausgetrieben, in dessen Werken nicht mehr steht, als er hineingeschrieben. Es waren eben Einflüsterungen. Für Geistwesen überfließend in ihrem Reichtum ist es tiefe Notwendigkeit, ihre Visionen von Süße und Kraft anderen mitzuteilen, mit anderen zu teilen. Sie bedienen sich jedes Mittlers, jedes Mittels, scheint es nur halbwegs tauglich, suchen den Weg geringsten Widerstandes. Das ist Naturgesetz. Solch höhere Intelligenzen sind gleichgestauten Quellen. Es strömt und strömt aus ihnen. Geben ist nicht Pflicht, sondern Erlösung. Wenn Gedanken ihre Reife erreicht haben, müssen sie sich eben ablösen wie überschwere Früchte vom belasteten Ast. Diese Kräfte, Seelen, Geister, wie man sie nennen will, aus den oberen Sphären, finden vielleicht auf dem irdischen Stratum des Lebens einen impressionablen Organismus. Sie mögen einzeln auf ihn wirken oder, zum Ring geschlossen, eine Atmosphäre um ihn schaffen, in der er, weit über seine Täglichkeit und kleinen Eigenkraft, für eine Spanne zu schweben vermag. frei, wie dem mächtigen hochgespannten Kupferspulen mitten inne, von ihnen durch Fernwirkung gehalten, der Magnet frei schwebt. Dieser geistige Ring wird auf den eindrucksfähigen Organismus wie ein Stimulans wirken, hebt, trägt und hält ihn über sich. Für den Augenblick sieht er die Dinge im Licht eines höheren Lebens, reiner als es um ihn gelebt wird. Er ist inspiriert, berauscht, verklärt, auch weil feine und mächtige Gedankensubstanz eine entschlammende Droge ist, proportional wirkend der Zartheit und Feurigkeit des Individuums, durch dessen Nerven sie sich ergießt. Diese Stimulanz heißt auch persönlicher Magnetismus. In ihm liegt das Geheimnis jener rätselhaften, unerklärlichen Anziehungen von Mensch zu Mensch. Sie sind trunken aneinander, trunken von dem Fluidum, das sie wechselseitig absorbieren. Frau Minne gab die Kranken zwei, eins dem anderen zur Arznei. Auf jeder Stufe, auf jedem Gebiet, zu jedem Zweck, ob hoch, ob nieder, wirkt irgendeine Abart der Droge Geist. Da ist kein mächtiges Geschehen, keine Tat, keine Erfindung, kein Kunstwerk, das ganz aus einem Einzelwesen entstanden wäre, unumarmt von dem zeugenden Äther ringsum. Wir sind alle Teile des Ganzen. Was ohne Hilfe geschieht, bleibt unbehilflich. Wer es anders weiß, weiß es aus Wahn und Dünkel. Der inspirierte Dichter, gelehrte Erfinder, Staatsmann mag mit einem großen Namen hinübergehen, ohne seine ganze Berühmtheit verdient zu haben. Seine Werke waren zum Teil das Resultat der auf ihn konzentrierten Kräfte kooperierender Intelligenzen aus dem Unsichtbaren. Sie entluden sich in ihn, dem klaren und willigen Empfänger, der sie nicht störte, um dann erleichtert aufzusteigen zu Regionen, in denen der Geistäther vielleicht schon zu fein ist, um einem Erdenmedium noch übermittelt zu werden. Je schneller, je größer man im Geistigen gibt, desto rascher fließt Neues wieder ein. Wer geistiges Eigentum ängstlich zurückhält, schwächt und verarmt seine Aufnahmefähigkeit. Wer ein Medium ist, um Kräfte der Welt durch sich hindurch anderen zu vermitteln, muss vorsichtig sein, damit ja nichts in seinem Wesen den freien Durchzug hemme. In dem Augenblick, da er eine Wahrheit, eine Idee, eine Erfindung in sich aufspeichert, mit dem Entschluss, sie ausschließlich für sich zu behalten, verstopft er die Mediumschaft. Er wird in jedem Sinn nur ärmer werden durch solches Zurückhalten. Gibt er reichlich, so wird er wieder reichlich empfangen und aus dem Überfluss jederzeit leicht genügend zurückbehalten können, um aus ihm seine materiellen Bedürfnisse zu decken. Manchen sind Ideen organisch. Schöpfe sind sie und Absorbierer zugleich. Jene sind es, die zur höchsten Form des Weltwesens hinaufzuleben trachten. Nach größter Vielseitigkeit in Geist und Tat drängen. Die heitere Notwendigkeit, unter der solch ein Mensch steht. Dieses Schöpferische in ihm, das ihn zu einem Rundum-Ausblühen seiner ganzen Persönlichkeit zwingt, bringt ihm vom Besten aus der ganzen Welt, auf das er es zu seinem Aufbau verwende und assimiliere. Da er nicht nur ein Medium ist, das heißt ein durchlässiges, für bestimmte Einflüsse passiv empfängliches und geeignetes, sondern ein ganzer, kleiner Kosmos für sich, vermag er nach dem Gesetz der Korrespondenz von allem in sich zu ziehen. An allem hat er Teil, denn alles ist er selbst und bleibt, auch im Absorbieren des Fremden, schöpferisch und originell. Andere Gedanken gehen mit den seinen neue chemische Verbindungen ein. Alles, was an ihn rührt, wird an ihm umbelichtet, umgeboren, erhält Weihe, Frische und Jugend. Je reiner und naiver die Anschauung, je selbstloser seine geistige Haltung den befruchtenden und ergänzenden Dingen gegenüber, umso rascher entstehen die neuen Gedankenverbindungen in ihm. Desto origineller wird alles, was er berührt. Erklärlich ist es nicht, aber die Tatsache bleibt nicht weniger bestehen. Die Rechtlichkeit, die Harmlosigkeit sind selbstständige Elemente, wirkende Faktoren bei solch geistig-chemischen Prozessen. Das Medium, aus Schwäche oder Selbstsucht, begnügt sich damit, ausschließlich Entlehner zu sein. Es bedient sich fremder Gedanken, ohne von dem rechtmäßigen Besitzer oder Schöpfer auch nur Notiz zu nehmen, ja ohne sich der Provenienz der angeflogenen Ideen auch nur bewusst zu werden. Aber Intelligenzen, von denen man fix und fertig entlehnen kann, ohne eigenes Veredelungsverfahren, sind nicht immer erreichbar. Es muss eine Zeit kommen, in diesem oder einem anderen Leben, wo der Geist auf sich allein zurückgeworfen plötzlich ohne Ressourcen dasteht. Arm und verkrüppelt durch jene Einseitigkeit, wie sie aller Mediumismus ausbildet. Es wird die Fähigkeit fehlen, geistigen Rohstoff an einem eigenen Zentralfeuer umzuschmelzen. Um die Schöpferkraft im geistigen Ringen, ihre kleinsten Ansätze pflegen, allen noch so augenfälligen Vorteilen der Mediumschaft so früh wie möglich entsagen. Das ist unser Rat. Ja, aber woran soll man denn überhaupt erkennen, dass man Medium ist? An der einseitigen Richtung der Einfälle. Sie scheinen wie die Sternschnuppenschwärme immer aus einem bestimmten Punkt hervorzugehen. So groß der Streukegel dann auch werden mag, das Kriterium der echten Schöpferkraft wird immer sein, dass sie sich auf allen Seiten des Lebens, wo immer man stehen möge, auf den verschiedensten Gebieten regen wird, zur Stelle sein wird. Durch alle Gegenden des Herzens aber läuft sie zündend mit als Fackel des Läufers. Das Medium hingegen muss immer in einer bestimmten Geistregion Stille halten, unter einem bestimmten Einfallswinkel bleiben. Das ist sein Merkmal. Anmerkung: Nicht Prentice Mulford hat sich über die unbewiesene Prämisse in dem Logikbeispiel »Alle Menschen sind sterblich«, »Caius ist ein Mensch, folglich« und so weiter aufgehalten. Diese Bemerkung stammt aus dem reizenden Buch Alexander Moskowskis »Der Sprung über den Schatten«. Sie ist jedoch so sehr im Geiste Mulfords, dass sich der Bearbeiter es nicht versagen konnte, sie hier dem Ganzen einzufügen. Die Übersetzerin. Die hohe Kunst des Vergessens. In einer Chemie der Zukunft wird man Gedanken vielleicht ebenso bewusst neue Verbindungen miteinander eingehen lassen, wie heute in den Laboratorien Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff. Man wird möglicherweise ihre Verbindungsgewichte kennen, sie in eine Mendeleevsche Reihe einordnen und so aus bekannten Elementen, aus Gemeinplätzen, geniale Einfälle entstehen lassen. Es gibt keine Kluft zwischen dem, was wir als materiell und immateriell anzusprechen gewohnt sind. Unmerklich blendet das eine in das andere hinüber. In Wahrheit ist die Materie nur sichtbare Form feinerer Elemente, die wir Geist nennen. Unser unsichtbarer und unausgesprochener Gedanke strömt von uns als Substanz, so wirklich wie der Wasserstrom, den wir sehen können, oder der elektrische Strom, den wir nicht sehen können. Er verbindet sich mit dem Gedanken eines anderen, und aus solchen Verschmelzungen bildet sich eine neue und andersartige Idee, wie aus chemischen Elementen ein neuer Körper. Wenn wir in Gedanken die Elemente Hass, Gram, Trübsinn, Sorge aussenden, so setzen wir damit Körper und Seele schädigende Kräfte in Aktion. Die Macht zu vergessen schließt zugleich die Macht in sich, unerfreuliche und schädliche Gedanken oder Elemente zu vertreiben und jene nützlichen an die Stelle zu rufen, die uns aufbauen statt niederreißen. Die Art des ausgesandten Gedankens beeinflusst unsere Geschäfte zum Vor- oder Nachteil, beeinflusst andere für oder gegen uns, erfüllt sie mit Vertrauen oder Argwohn. Der vorherrschende Geisteszustand, die dominierende Färbung des Gemüts, formt Leib und Glieder. Sie macht uns hässlich oder erfreulich, anziehend oder abstoßend für andere. Und was wichtiger, für uns. Sie bildet unsere Gesten, unsere Manierismen, unseren Gang. Die leiseste Zuckung eines Muskels hat noch eine Stimmung, einen Gedanken zum Untergrund. Ein entschlossener Geist zeigt immer einen festen Schritt. Ein zweifelnder, lavierender, unsteter schlurft, schleicht, torkelt dahin, übel angebracht auf seinem Stängel. Entschlossenheit strafft jeden Muskel und erfüllt ihn wunderbar mit einem belebenden Fluidum. Insonderheit, wenn diese Entschlossenheit auf ein Ziel gerichtet ist, das in seinen Ausstrahlungen auch anderen zugutekommen soll, nicht uns allein. Es ist ein sehr weiser Egoismus, der stets fremdes Wohl in seine Werke einpflicht, weil im Geiste ja alle ein Ganzes bilden und ganz andere aufbauende und belebende Hilfen herbeiströmen, etwas zu fördern, das für viele Interesse hat. Auf diesen aufbauenden und belebenden Strömen aus dem Unsichtbaren überall her treibt dann auch das Schiffchen selbst seinen persönlichen Erfüllungen zu. Wir alle sind Glieder eines Körpers. Unsichtbare Nerven strecken sich durch den Raum von Wesen zu Wesen. Ein übler Gedanke ist eine qualvolle Pulsation durch Myriaden von Geschöpfen hindurch. Um aber die Prozesse fruchtbarer Gedankenverbindungen des Fremden mit dem eigenen zu fördern, müssen diese immer möglichst frisch und chemisch wirksam, wenn man so sagen darf, erhalten bleiben. Das kann nur durch die Kunst des Vergessens erreicht werden, die nichts anderes ist als richtiges Ausscheiden verbrauchter oder verdorbener psychischer Substanz. Etwas vergessen lernen ist ebenso wichtig wie etwas behalten lernen. Auf den unabsehbaren Vorteil, den es bietet, peinliches, trübes, beängstigendes nach Willen ausschalten zu können aus dem Bewusstsein. In Sonderheit vor dem Einschlafen, damit der Geist nicht noch durch Stunden in dunklen Sphären sich herumtaste, statt unbeschwert mit Licht beladen am Morgen wiederzukehren, von klareren Wohnplätzen als Täglichkeit sie kennt. Auf diesen unabsehbaren Vorteil, der im Vergessenkönnen liegt, ist schon an anderer Stelle hingewiesen worden. Doch auch die lebendige, die frohe und fruchtbare Idee soll zeitweise ganz aus dem Gedächtnis verschwinden. Um in einer Unternehmung, einem Studium, einer Kunstfertigkeit den größtmöglichen Erfolg zu haben, ist es nötig, dass wir täglich zu bestimmten Zeiten diese Unternehmung, Wissenschaft, Kunst total vergessen. Sonst passiert es, dass wir Gleise ausfahren, den Weg mit dem Ziel verwechseln und uns auf Ersteren festlegen, was nie geschehen sollte. Vielleicht sieht ein schweigender Zug unsichtbarer Helfer weiter als wir selbst. Einen Schritt, eine Tat, die notwendig zu größtem und dauerndstem Erfolg. Wir selbst aber sind für diesen ganz fremdartigen, ganz überraschenden Weg blind, weil wir uns manisch in eine Sackgasse hinein verdacht haben. Zuweilen wieder scheint nichts vorwärts gehen zu wollen, während die Ereignisse nur warten, bis unsere Erkenntnis sich genügend geklärt hat. Wer bei einem Unternehmen mit großem, wertvollem Zweck, nachdem er sein Bestes dafür getan, immer noch auf unbegreifliche Hindernisse und Belästigungen stößt, höre sofort auf, mehr als das Allernotwendigste weiterzutun. Er verlange eindringlich, dass sein Geist mit Plänen, Grübeln, weiterem Brüten über die Sache aufhöre und vertraue allein auf die mysteriöse geheime Macht hinter allen echten Dingen. Er schlafe allein, esse allein und gehe im Übrigen sich unterhalten. Ist er sich bewusst, sein Bestes getan zu haben, schalte er sich völlig aus, höre auf, irgendetwas aus sich selbst tun zu wollen. Es wird ihm die enorme Kraftvergeudung sparen, die er aus der Unentschlossenheit in solchen Perioden erzwungener Stagnation kommt. Gelingt es ihm, wegzudenken, dann wird eines Tages mitten in das selige Vergessen hinein ein Impuls kommen, der ihn handeln, eine Stufe höher steigen heißt. Die Stufe, der Schritt werden in Form einer Gelegenheit, eines Angebots, wie es kein Mensch vorhersehen konnte, erscheinen. Dann soll er sich aufs Neue hineinstürzen in seine Unternehmung, die Gelegenheit beim Schopf packen, nicht mehr loslassen und sein Alles geben, so gut er es nur weiß und kann. Aber dasselbe immerfort in sich herumwälzen, spekulieren, was man tun oder nicht tun sollte, heißt eigentlich nur die gleichen Dinge wiederholen, aus dem Gedankenmaterial einmal über das andere die gleiche Konstruktion bauen, einen Gedanken in Form einer Reihensiedlung aus sich herausstellen. Aller Variation, auf die es doch in diesem Falle ankäme, unfähig. Sind wir einmal gewohnt, immer über das gleiche Thema zu reden, es nie zu vergessen, es überall und immer aufs Tapet zu bringen, so werden wir aus der umgebenden Konversation bald herausfallen. Wer nicht durch Selbstvergessen imstande ist, echtes Interesse für das aufzubringen, was um ihn herum gesprochen wird, entschlossen, nur das zu diskutieren, was ihn selbst interessiert, läuft mit Recht Gefahr, in den Ruf eines Hobbyisten, eines Sonderlings zu geraten. Der Monomane ist an seinem Ruf selbst schuld. Er ist ein Mensch, der das Vergessen verlernt hat. Eine Idee, in ihm überwertig geworden, hindert nun gleich einer Geschwulst freie psychische Zirkulation. Andere um ihn herum fühlen diese Einseitigkeit, diese stille innere Manie in Form eines namenlosen Unbehagens, das er verbreitet. Ganz gleich, ob er seine Hobby schweigend nährt oder nicht, denn wir alle machen uns beliebt oder verhasst, während wir in der Einsamkeit unseres Zimmers sitzen. Der Sonderling wird oft zum Märtyrer oder glaubt es zu werden. Zum Martyrium ist aber nie zwingende Veranlassung, es sei denn der Zwang der Unwissenheit. Martyrium hat im Grunde stets ein Element von Taktlosigkeit in sich. Mangel an Urteilskraft und Feingefühl für die Form, in der ein der Menschheit Ungewohntes ihr vermittelt werden sollte. Analysiert man Martyrium, so findet sich immer ein verbohrtes, gewalttätiges Bestreben im Märtyrer, irgendeine Idee in verletzender oder antagonistischer Weise anderen aufzuoktroyieren. Auch Christus ist keine Ausnahme. Man lese nur, welche Drohungen und Flüche gegen jene geschleudert wurden, die etwa seine Jünger nicht in ihr Haus aufnehmen wollten. Berechtigterweise, weil diese sich vor dem Essen nicht die Hände zu waschen pflegten wie andere Leute. Da wird sein Heulen und Zähne klappern und solchen wäre besser und so weiter und so weiter. Christus sagt auch, ich komme nicht im Frieden, sondern mit dem Schwert. Nun aber ist endlich die Zeit der Weltgeschichte gekommen, wo das Schwert in die Scheide gehört. Manche brave Leute gebrauchen unbewusst Schwerter, wenn sie anderen etwas Gutes erweisen wollen. Die eifernden Reformatoren, die das Schwert der Aversion gegen jeden schwingen, so er nicht auf das hört, was sie meinen, dass er unbedingt hören müsse, das Schwert der Vorurteile und noch ein ganzes Arsenal unzeitgemäßer Barbarenwaffen. Ein kommendes Reich des Friedens und der Toleranz wird sich aber aus tiefer Freundlichkeit aufbauen oder gar nicht aufbauen. Von dem Guten, das in ihnen ist, soll man den Menschen künden. Und als erste Regel ihre Kinder lehren, jeder ist ein Gentleman. Nicht aber, wir sind allzumal Sünder,